Jordanien ist in meinen Augen ein erstaunliches Land. Rund um Jordanien, in den Nachbarländern, eskalieren gewalttätige Auseinandersetzungen immer wieder in Kriege. In Israel, in Syrien, im Irak. Jordanien dagegen ist stabil und scheint eine Art von sicherem Hafen in der Region zu sein. Millionen Flüchtlinge haben in Kriegen Zuflucht in Jordanien gesucht und gefunden. Kaum ein Land auf der Welt hat gemessen an der Größe seiner Bevölkerung so viele Flüchtlinge aufgenommen wie Jordanien. Wer das politische Geschehen verfolgt, erst recht im Nahen Osten, der kann Jordanien nur preisen für diese Form von praktizierter Menschlichkeit. Aber man wird auch neugierig. Wie reagiert die Bevölkerung auf diese vielen Flüchtlinge? Wie gelingt es Jordanien, Distanz zu halten zu den Konflikten der Region? Oder trügt dieser Eindruck? Der andere Kontext, in dem Jordanien zumindest in meinem Horizont immer wieder auftaucht, ist die Jahrtausende zurückreichende Geschichte der Region. Das Jordantal zwischen Ägypten, dem Mittelmeer und dem Zweistromland im heutigen Irak gehört zur Wiege der Zivilisation. Zumindest in der Erzählung, die wir im Westen uns erzählen, nach der sich von Ägypten und Babylon über Israel bis zur Antike in Griechenland und dem Römischen Reich das Abendland und seine drei Buchreligionen entwickelt haben. Beide Dimensionen spielen eine Rolle in der Langen Nacht von Nora Bauer über Jordanien. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Muhammad Ali, den größten Schwergewichtsboxer aller Zeiten. So hat er zumindest selbst von sich behauptet. In der typischen Angeberei, die Boxer zum Klappern, das wohl zu ihrem Handwerk gehört, vor ihren Kämpfen an den Tag legen. 50 Jahre ist es genau her, dass Muhammad Ali sich mit George Foreman in Zaire den Rumble in the Jungle, den Kampf im Dschungel, lieferte. Vielleicht ist er ja tatsächlich der größte Boxer aller Zeiten. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören. In der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Hauptstadt des haschemitischen Königreichs Jordanien. Hier leben etwa 5 Millionen Menschen, mehr als ein Drittel der jordanischen Bevölkerung. Die Stadt ist vor allem durch die Zuwanderung von Flüchtlingen rasant gewachsen. Jordanien liegt in der Mitte einer von Kriegen immer wieder heimgesuchten Region, während im Land selbst Frieden herrscht. Und wurde zum Zufluchtsort für die Menschen aus den angrenzenden Ländern. Die Hälfte der geflüchteten Menschen hat palästinensische Wurzeln. Während des Krieges nach der Unabhängigkeitserklärung Israels 1948, nach dem Sechstagekrieg 1967 und nach den immer wieder aufflammenden Kampfhandlungen sind Menschen aus den palästinensischen Gebieten hierher geflohen. Aber auch während der Irakkriege flüchteten die Menschen aus dem Irak hierher. Seit Beginn des Krieges in Syrien kamen über 1 Million Flüchtlinge aus Syrien. Jordanien hat im Verhältnis zur Größe seiner Bevölkerung den weltweit zweitgrößten Anteil an Geflüchteten aufgenommen. Jordanien ist kein reiches Land. Im globalen Ländervergleich des Bruttoinlandsprodukts belegte Jordanien 2022 mit 4.300 US-Dollar pro Kopf und Jahr den 91. Platz. Zum Vergleich, Saudi-Arabien liegt bei Rang 18 und Deutschland steht an 4. Stelle. Jordanien hat kein Öl. Das Land lebt von wenigen Rohstoffvorkommen wie Phosphat und Pottasche aus dem Toten Meer, von Handel und Dienstleistung und ist in hohem Maße vom Tourismus abhängig. Eine weitere Einnahmequelle sind die Flüchtlinge. hauptsächlich durch die internationale Unterstützung, die mit ihnen ins Land kommt. Und Jordanien ist jung. Das Durchschnittsalter im Land liegt bei 25 Jahren. Die Arbeitslosenquote ist hoch. Sie erreicht aktuell fast 18%. Die Mehrheit der jungen Bevölkerung schaut trotzdem optimistisch in die Zukunft. Zumindest hat sie das in der Vergangenheit getan, wie eine Studie von 2018 belegt. Was bedeutet es für ein Land, wenn seine Bevölkerung in diesem Maße wächst? Und wie gelingt es Jordanien, trotz der vielen Kriege in der Nachbarschaft, eines der wenigen stabilen Länder in der Region zu sein? Jordanien hat sich am Westen orientiert, hat Frieden mit Israel geschlossen, arbeitet eng mit den USA zusammen. Wie wirkt sich der aktuelle israelisch-palästinensische Krieg auf die Menschen in Jordanien aus? Wer sich als Tourist Jordanien nähert, sieht Wüstenlandschaften, die zum Weltnaturerbe gehören. Das fruchtbare Tal des Jordan, der dem Land seinen Namen gab. Besucht dicht bevölkerte Städte an alten Handelsstraßen und kaum besiedelte Landstriche, die Nomaden jahrhundertelang durchstreiften. Sieht Ruinen von Siedlungen, die als die Wiege der abendländischen Zivilisation gelten, die sich eingeschrieben haben in die Grundschriften der monotheistischen Religionen. Erlebt eine Bevölkerung, die aus sehr unterschiedlichen Gruppen zusammengesetzt ist. Inmitten einer Gesellschaft, in der sich älteste religiöse Traditionen mit modernsten Errungenschaften kreuzen, in der aber gleichzeitig ein autokratischer König dem Staat vorsteht. Alles in Jordanien hat eine Vorgeschichte, die viele tausend Jahre zurückreicht. Drei Rundreisen wollen wir unternehmen. Zunächst in die am tiefsten gelegene Schicht zu den historischen Wurzeln der Zivilisationen in Jordanien. Das ist die Rundreise der Touristen. Die historischen Stätten sind deshalb nicht nur ein zentraler Teil des Selbstverständnisses der Jordanierinnen und Jordanier, sondern auch ein ökonomisch wichtiges Kapital. Die zweite Rundreise ist eine in die politische Geschichte des 20. Jahrhunderts. In seiner heutigen Form ist Jordanien entstanden aus der Kolonialpolitik Großbritanniens und von ihr bis heute geprägt. Die dritte Rundreise schließlich, mit den gesammelten Vorgeschichten im Sinn, führt uns in das heutige Jordanien. In der Eingangshalle des Flughafens von Amman, des größten des Landes, scharen sich Dutzende von kleineren Menschengruppen, jeweils um eine Person in ihrer Mitte. Reiseleiterin oder Reiseleiter. Zu erkennen durch ein allerüberragendes Fähnchen an einer Stange in der Hand, auf dem meist der Name der Agentur steht, in deren Namen sie die Reisenden begrüßen. Bis 2019 besuchten etwa 6 Millionen Touristen Jordanien jedes Jahr. Das Land erwirtschaftete mit ihnen rund 6 Milliarden Euro. Dies entsprach etwa 15% des Bruttoinlandsproduktes. Seit der Corona-Pandemie haben sich diese Zahlen halbiert. Auch heute sind unter den Besuchern viele Deutsche. Rundreisen mit Führung zu den antiken Städten und in die Wüste sind sehr beliebt. Ich bin der Auni und ich arbeite als Reiseleiter in Jordanien. Normalerweise begleite ich die deutschen Gruppen durch das ganze Land Jordanien. Und erkläre ich alles, zeige ich alles und rede ich über mein Land Jordanien. Auni Hanbali ist Jordanier. Er sieht nicht so aus, wie sich ein Westeuropäer einen typischen Araber vorstellt, sondern eher rötlich-blond und hellhäutig. Mittelgroß und schlank, etwa 50 Jahre alt, im Verhalten freundlich-energisch. Sehr routiniert im Umgang, sowohl mit den vielen Fremden als auch den Behörden am Flughafen, nimmt er seine Reisegruppe in Empfang und geleitet sie aus dem Gebäude. Deutsch hat er im Goethe-Institut in Amman gelernt, dann aus Büchern, dann von den Touristen. Wenn er keine Touristen durch sein Land begleitet, leben er und seine Frau, eine deutsche Bankerin, in Frankfurt am Main. Ich stelle mich vor und dann fahren wir zum Hotel in Amman. Die Fahrt dauert ungefähr 30 oder 40 Minuten. Und dann erzählen wir auf der Fahrt, wie geht das alles weiter mit Rundreise. Über das Wasser zum Beispiel, über das Trinkwasser, über das Telefonat zum Beispiel, über die Nächte, wie viele Nächte haben wir in Amman, wie viele Nächte in Petra, woanders. Auch was die Leute anziehen sollen, brauchen sie jetzt feste Schuhe an dem nächsten Tag. Über das Geld zum Beispiel, über die Preise, über das Essen, was gibt es zu essen. Über das Programm allgemein, das ist nur am ersten Abend, wenn die Leute ankommen, ja. Das haschemitische Königreich Jordanien ist ein kleines Land auf der arabischen Halbinsel. Im Westen grenzt es an Israel, im Norden an Syrien, im Osten an den Irak. Abenteurer zieht es seit vielen tausend Jahren in die aus der westlichen Perspektive orientalisch genannte Welt, in deren Mitte Jordanien eingebettet liegt. Berichte über sagenhafte Reichtümer der Beduinen, geheimnisumwobene Städte des Altertums, fruchtbare Flusstäler, berühmte Handelsrouten durch die Wüste locken seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die romantisch veranlagten Europäer als Touristen ins Land. In den Zeitläufen seiner Geschichte wurde die Gegend westlich und östlich des Jordan immer wieder von Fremden durchstreift, von Nomaden, Propheten und Eroberern. Schwärmt der Prospekt eines deutschen Touristikunternehmens für seine Führungen durch Jordanien. Früher oder später stoßen alle heute hier Herumreisenden also auf die Geister der Vergangenheit. Die Mamluken aus Ägypten, vorher die Ayyubiden aus dem Irak, die heutigen Kurden mit Saladin, vorher die Crossritter aus Europa, ja, vorher da war die islamische Zeit, die Fatimiden, die Abbasiden, die Umayyaden. Und dann gehen wir zurück, dann kommt die Zeit von dem Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert nach Christus. Und weiter zurück, dann kamen die Byzantiner, weiter zurück die Römer. Im 4. Jahrhundert nach Christus haben die christliche Religion mit dem römischen Kaiser Konstantin angenommen und sind Byzantiner geworden. Das war alles bei uns dort in dem Mittleren Osten. Jordanien, das Gebiet, hat fast alle Zeitalter in der Geschichte in dieser Welt erlebt. Die waren alle dort. Der Wechsel all dieser Zeitalter ging nicht friedlich vonstatten, sondern hat sich vor allem durch Kriege vollzogen. Das scheint die Geschichte des Landstrichs am stärksten mit seiner Gegenwart zu verbinden. Die frühen Kriege wurden nicht nur als Eroberungen geführt, sondern auch für den Wechsel von Lebenstechniken, zum Beispiel durch den Übergang von Nomadentum zum Ackerbau. Der vollzog sich gegen den heftigen Widerstand der Nomaden, die als Jäger und Sammler lebten. Auni ist ein sehr belesener Fremdenführer. Er teilt sein Wissen freigebig. Beduinen, die in der Wüste im Freien leben, im Zelt, die Nomaden. Die haben Schafe, Kamele, Hühner, alles da, ja. Wie Nomaden, ja, tragen alles mit. Die treffen andere Beduinenfamilien unterwegs, wenn sie etwas unterwegs brauchen, mehr Essen, mehr Wasser oder Übernachtung, dann können die eben Pause bei den anderen machen. Ich meine, das braucht auch keine Bekanntschaft vorher. Das ist die Tradition, dass die Beduinen unterwegs bei anderen Beduinenfamilien 3 Tage bleiben können, alles zum Essen, zum Trinken bekommen können und dann weiter. Beduinenfamilien ziehen bis heute durch die Wüsten des Orients. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es im Nahen Osten keine Landesgrenzen. Die Nomaden durchstreiften ungehindert seit Tausenden von Jahren das Land, vom Jemen nordwärts, nach Westen über das Rote Meer bis zur Halbinsel Sinai, nach Osten weiter bis an die heutige türkische Grenze. So weit reichte der Lebensraum der beduinischen Großfamilien und Clans. Sie teilten sich diesen Raum mit Kurden, Aramäern und Armeniern. Bis heute ist bekannt in dem Mittleren Osten, die bekanntesten, größten arabischen Beduinenfamilien, die stammen immer aus der arabischen Halbinsel, das Gebiet von Saudi-Arabien. Und diese Beduinen in der arabischen Halbinsel, die bekannten Stämme, große Familien, haben die arabischen Länder gegründet. Jemen und Oman, Saudi-Arabien, Jordanien, das historische Palästina, Syrien, Libanon und der Irak. Alle stammen ursprünglich von denselben Familien. So das Narrativ, das bis heute in der arabischen Welt politische Wirkung, den Ruf nach einem panarabischen Nationalstaat erzeugt. Überall in diesen Gebieten breitete sich im Neolithikum gegen den Widerstand der Nomaden die Landwirtschaft aus. So nah am alttestamentarischen biblischen Land, Kain und Abel könnten hier gelebt haben. Ihre Geschichte erzählt die des ersten blutigen Bruderkriegs in dieser Gegend. Ihr Konflikt entzündet sich an dem Wechsel von Nomadentum und Ackerbau. Ein hebräischer Mythos erzählt von den Folgen. Gott strafte Kain mit 7 Strafen. Ihm wuchs als Zeichen ein schmachvolles Horn auf der Stirn. Der Schrei Brudermord hallte von den Bergen und Tälern wieder. Eine Lähmung ließ ihn wie ein Pappelblatt erzittern. Sein Hunger sollte immer unersättlich und unstillbar sein. Kein Wunsch sollte ihm jemals erfüllt werden. Schlafmangel trieb ihn um. Niemand durfte sein Freund sein, aber niemand durfte ihn töten. So flüchtete er durchs Land. Aber dann wurde sein erster Sohn geboren. Er nannte ihn Chanoch. Und Gott sprach: Nun halte inne und ruhe aus. Da baute Kain die erste Stadt, nannte sie wie seinen ersten Sohn Chanoch und ruhte aus. Der britische Schriftsteller, Historiker und Dichter Robert von Ranke Graves gibt diesen Mythos in seiner hebräischen Mythologie wieder. Dieser Teil der Geschichte führt in die erste steinerne Siedlung der Menschheit. Eine bahnbrechende Erfindung. Eine Urstadt, älter als Uruk im Irak, wurde beim Bau einer Autobahn 1974 zwischen Amman und der zweitgrößten jordanischen Stadt Sarka entdeckt. Ein Chazal. Hier beginnt Auni seine Landesführung. Die Siedlung war von 7300 bis 5000 vor Christus beinahe 2000 Jahre lang bewohnt und mit einer Ausdehnung von 15 Hektar eine der größten ihrer Zeit in der Levante. Die Wohnhäuser bestanden aus mehreren quadratischen Räumen auf einem steinernen Fundament. Hier wurden die ältesten Gips- und Tonfiguren der Welt gefunden, die mit menschlichen Körpern und Gesichtern gestaltet sind. Die neolithischen Gemeinschaften des Nahen Ostens, die nach dem Ende der letzten Eiszeit, ca. 12.000 vor Christus, entstanden, waren die Vorläufer der urbanen Gesellschaften, und zwar nicht durch ihre landwirtschaftlichen Errungenschaften, sondern durch eine Reihe sozialer und technologischer Innovationen, schreibt der britische Archäologe David Wengrow. Wenn man das Alte Testament in der Bibel nicht als religiösen Text, sondern als historische Chronik menschlicher Gesellschaften liest, findet man darin Hinweise für die Entwicklung von Sprache und Schrift. Die prähistorischen Städte mit ihrer dichten Besiedlung machten offenbar Verwaltung notwendig, vor allem in dem von Handels- und Karawanenstraßen durchzogenen Jordanien. Die Händler brachten eine Keilschrift aus Mesopotamien mit, ein Instrument, um zu kontrollieren und zu zählen. Die ersten Keilschriftdokumente, die die Archäologen in den neolithischen Siedlungen gefunden haben, waren Listen und Verzeichnisse, Quittungen und Abrechnungen. Wenn die Information nicht mehr von Nutzen war, wurden diese Merkzettel als Baumaterial bei der Errichtung von Gebäuden verwendet. Auch davon berichtet der hebräische Kainsmythos bei Robert von Ranke Graves. Kain häufte Reichtum durch Raub zusammen. Er erfand Maße und Gewichte und setzte Grenzsteine um die Felder herum. Dadurch zerstörte er die Arglosigkeit unter den Menschen. Er umgab seine Städte mit Mauern und musste seine Leute zwingen, darin zu wohnen. Die nomadisierenden Beduinen hatten bei den Sesshaften noch lange einen schlechten Ruf. Sie galten als räuberische und mörderische Gesellen. Die Frühgeschichte unserer westlichen Zivilisationen liegt aber in dieser beduinisch-aramäischen Welt begründet und in ihren Kriegen. Um die Wüsten und die grünen fruchtbaren Felder Jordaniens. Man kann sagen, Mitte Jordaniens, Norden, Nordwesten und etwas von dem Nordosten ist das grüne Land. Südwesten ist auch etwas grün, ja. Dann Osten, Süden ist die Wüste. 80% der Fläche des heutigen Jordaniens ist Wüste. Der berühmteste Teil ist das Wadi Rum. Seit 2011 mit einer Fläche von 74.000 Hektar von der UNESCO als Weltkultur- und Naturerbe anerkannt. Beginnt seine Landesführung in diesen antiken Städten um Amman und kehrt dann mit seiner Reisegruppe in die Hauptstadt zurück. In den ersten 2 Tagen macht man normalerweise den Norden Jordaniens. Amman, Jarasch am Jordantal, Jordanfluss auch. Amman, seit 1921 die Hauptstadt Jordaniens, mit Ende 2023 knapp 5 Millionen Einwohnern, hat auch eine neolithische Geschichte. Bereits 9000 vor Christus stand auf dem sanften Hügel Jebel al-Kala'a eine Siedlung. In der biblischen Zeit war die Stadt unter dem Namen Rabat Ammon bekannt. Im Jordantal gelegen, weckte sie, durch den Handel zwischen Syrien und dem Roten Meer reich geworden, die Begehrlichkeit zahlreicher Eroberer. Der mazedonische König und Pharao in Ägypten, Ptolemäus II. Philadelphus, der sie im 3. Jahrhundert vor Christus unter seine Gewalt brachte, taufte sie Philadelphia. Ihm folgten die Römer. In der byzantinischen Zeit machte sie einen Bischof zu seinem Sitz und nach der arabischen Eroberung im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung erhielt sie ihren heutigen Namen. Die Römer erkoren sie in ihrem Städtebund der 10 Städte Dekapolis zur schönsten Stadt. Sie haben berühmte Bauwerke hinterlassen, die heute die Touristen fotografieren und bestaunen. Die Römer im 2. Jahrhundert nach Christus haben uns das römische Theater in Amman hinterlassen. Auch Herkules-Tempel, das steht auch auf der Amman-Zitadelle. Wir machen Stadtrundfahrt in Amman. Wir besuchen das römische Theater, den östlichen Teil von Amman, den westlichen Teil von Amman, die Altstadt, die Neustadt, Stadtmitte auch, wo die Leute laufen, wo die Geschäfte sind. Wir besuchen auch die König-Abdullah-Moschee, die nennt sich Blaue Moschee. Die meisten Städte in Jordanien haben zwei verschiedene Teile. Man sagt, es gibt den östlichen Teil und den westlichen Teil. Ost-Amman, dann sieht man das richtig arabisch-orientalisch. Richtig orientalisch-arabisch. Aber wenn man im Westen von Amman ist oder in dem westlichen Teil von einer Stadt ist, dann sieht etwas anders aus. Dann sieht man diese Lokale aus Amerika, sieht man McDonald's und Burger King, Hard Rock Café und Starbucks Café und manche Leute auch reden nur Englisch untereinander zur Unterhaltung so. Kann sein, mehr westlich, der westliche Teil der Stadt. Die Hotels liegen meistens im westlichen Teil. Restaurants, Bars, Nightclubs, Diskotheken, Alkohol. Alles steht zur Verfügung und nicht nur für die Touristen. Jede und jeder kann für sich entscheiden, ob sie oder ihr einen westlichen, konsumorientierten oder einen östlichen, religions- und traditionsorientierten Lebensstil wählt. Das gilt vielleicht eher für das Leben in der Stadt. Und auch die wirtschaftliche Lage spielt bei der Wahl eine Rolle. Aber möglich ist beides. Auf Amman folgt die nächste antike Stätte. Die römische Stadt Jarasch, das ist eine sehr bekannte große Stadt, ist die beste erhaltene römische Stadt auf der ganzen Welt. Ja, ist besser als in Rom auch. Das sieht man wirklich bis heute, das römische Leben von damals. Die Touristen tauchen immer wieder ein in die Welt der Frühgeschichte. Ein beständiges Wechselbad der Epochen. Eben noch im quirligen Geschäftsviertel der Großstadt führt Auni seine Reisegruppe nach Jarasch, nur 50 Kilometer entfernt. Die Römer nannten den Ort Gerasa. Am Anfang Hadrian dort, das Denkmal für den römischen Kaiser Hadrian, sehr gut erhalten. Ja, da kann man ein tolles Foto machen, auch davon. Dann sieht man das Hippodrom für die Pferde, Pferderennen kurz. Das ist der größte Hippodrom in allen römischen Städten in dem Nahen Osten. Dann sieht man das Südtor, der Haupteingang für die Stadt Jarasch. Dann sieht man der ovale Plaza, der Forum, wo die Römer sich versammelt haben. Dann sieht man der Zeus-Tempel, richtig groß, ja. Dann sieht man das römische Theater, das ist das Südtheater. In Jarasch ist auch das beste erhaltene römische Theater auf der ganzen Welt. Seit 2000 Jahren ist, ich kann sagen, nicht zerstört von diesem Theater. Und dann sieht man ganz viele byzantinische Kirchen mit Mosaiken. Die antike Stadt Gerasa, heute Jarasch, wurde schon in der Bronzezeit in den Jahren zwischen 2200 und 800 vor Christus gegründet. Während der Römerherrschaft wurde Gerasa Mitglied der Dekapolis, dem Verband aus 10 antiken Städten zwischen Damaskus und Amman. Der Bund soll ähnlich der deutschen Hanse funktioniert haben, als eine Wirtschafts- oder Handelsgemeinschaft mit niedrigen Zöllen und einem Verteidigungsbund. Die Römer errichteten in Gerasa die Bauwerke, von denen der Reiseleiter Auni berichtet. Die dafür notwendigen wirtschaftlichen Mittel wurden infolge der guten Lage an dem Handelsstraßenkreuz zwischen Norden und Süden, Rotem Meer und Wüste erworben. Außerdem gab es in der Nähe ein Erzvorkommen, das sich ohne größere Schwierigkeiten ausbeuten ließ. Das machte die Stadt wohlhabend und gab ihr Bedeutung. Mit den geförderten Kupfererzen konnte Bronze für die Waffen- und Werkzeugproduktion erzeugt werden. Auf dem Gipfel ihrer Entwicklung erreichte Gerasa eine Ausdehnung von 800 Quadratkilometern und zählte ca. 20.000 Einwohner. Kaiser Hadrian besuchte die Stadt 130 nach Christus. Ihm zu Ehren wurde das prunkvolle Tor am Südeingang gebaut, das die Touristen heute begeistert fotografieren. Im 3. Jahrhundert vor Christus, das sind die Griechen mit dem Alexander der Große. Die Römer aus Italien im 2. Jahrhundert vor Christus haben gegen die Griechen gekämpft und gegen die Nabatäer aus Petra auch gekämpft. Der bei allen Touristen berühmteste Ort, die Felsenstadt Petra. Wer waren diese sagenhaften Nabatäer, die sie erbaut haben? Ursprünglich ein Volk von Händlern, die am überregionalen Handel mit Weihrauch, Edelsteinen, Seide, Gewürzen und Mineralien vom Toten Meer reich geworden waren. Je wehrhafter sie wurden, desto stärker breitete sich ihr Herrschaftsgebiet oder die Sphäre ihres Einflusses aus. Es erstreckte sich im Süden bis in das heutige Saudi-Arabien. Nabatäer war in Petra in der griechischen Zeit. Da war schon eine große Stadt Petra. Petra war die Hauptstadt des Reiches. Das Land um die Stadt Petra, das gehörte auch damals alles den Nabatäern. Die Nabatäer haben auch Königreich gegründet, nachdem sie gegen die Griechen gekämpft haben und viel für die Griechen genommen haben. Die Nabatäer waren auch in dem Gebiet von Saudi-Arabien, in dem Gebiet von Jemen, von Irak, von Syrien. Im Süden des Nabatäerreiches, in der Nähe von Akaba, soll Moses auf seiner Flucht aus Ägypten Zuflucht gesucht haben. Im Buch Exodus, Kapitel 2, Vers 15, heißt es, dass Moses nach Midian floh, das wahrscheinlich östlich des Golfs von Akaba lag, im heutigen Saudi-Arabien. Die Nabatäer unterhielten ein weit verzweigtes Handelsnetz über Karawanenstraßen, die von Oase zu Oase führten. Am Seehandel, der sich im 1. Jahrhundert nach Christus zu entwickeln begann, waren sie mit mehreren Häfen beteiligt. Bei allen nabatäischen Standorten sind die eindrucksvollsten Bauten die in Fels gehauenen Grabstätten, wie sie den Touristen auch aus Petra bekannt sind. Die Nabatäer haben ihre Gräber in den Felsen herausgehauen, dann haben davon viele Steine bekommen und mit den Steinen haben ihre Monumente und ihre Häuser gebaut. Petra wurde 1812 von dem Schweizer Archäologen, Orientforscher und frühen Touristen Johann Ludwig Burckhardt wiederentdeckt. In seinen Reisen in Syrien, Palästina und der Gegend des Berges Sinai von 1822 beschreibt er seinen ersten Eindruck. Nachdem wir ungefähr 20 Minuten zwischen den Felsen fortgegangen waren, kamen wir an eine Stelle, wo der Weg sich erweitert und wo das Bett eines anderen vom Süden kommenden Stromes sich mit dem Siff vereinigt. An der Seite des senkrechten, dem Ausgang des Hauptteiles gerade gegenüberstehenden Felsen erblickten wir ein ausgehöhltes Grabmal, dessen Lage und Schönheit notwendig einen außerordentlichen Eindruck auf einen Reisenden hervorbringen müssen, der fast eine halbe Stunde lang auf einem so dunklen, fast unterirdischen Wege, wie der beschriebene war, gegangen ist. Die Eingeborenen nennen dieses Denkmal Kasre Pharaon oder Kastell des Pharao. Das Schatzhaus. Bis heute sind die Touristen davon begeistert. Vielleicht kommen sie überhaupt nur deshalb ins Land. أعرف أنك متوارية هناك خلف ذلك القفص الصدري الحارس. تتنفسين برئة الجبل وترقبين من حجر السر الغائر قادمين وذاهبين يغريهم الكلام بالوصف. ثم يطبع الصمت على شفاههم أختامه الليلكية. Der jordanische Autor Amjad Nasser, der in London im Exil lebte und 2019 dort verstarb, war berühmt vor allem für seine Prosagedichte. Er gilt als einer der Pioniere der modernen arabischen Poesie. Über Petra hat er ein Poem geschrieben, das 2008 veröffentlicht wurde. Al-Batra, al-Wardatul Mahjuba. Die verborgene Rose. Wir wissen, dass du dich dort verbirgst, hinter den Rippenbögen eines Wachmanns, atmend mit den Lungen der Berge, beobachtend durch das versunkene Geheimnis der Steine Kommende und Gehende, die sich locken lassen von anschaulichen Worten, ehe ihnen das Schweigen sein fliederfarbenes Siegel auf die Lippen drückt. Die arabische Kultur ist Poesie. Das heißt, genau wie die alte griechische, hellenische, sie ist nicht in Romanen festgehalten, sondern in solchen Poems sozusagen, wie die Odyssee und natürlich im Koran als das wichtigste Buch in diesem Sinne. Der Autor Ala al-Hamani ist Jordanier, halbpalästinensischer Herkunft. Er gehört zur großen jordanischen Diaspora in Deutschland. Seinen Doktor in ökologischer Geografie machte er an der Universität Kiew und kam 1995 nach Deutschland. An der Universität Mainz ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Der gewundene, längs verlaufende Bruch in der gewaltigen Steinwand verbirgt die Stadt vor dem Blick. Es ist nicht der erste Hinweis auf die Stadt. Das ist noch nicht einmal ein Hinweis. Es ist ein verlorener Gang, der eindringt in eines Berges Wunde. In der arabischen Kultur jetzt auf ganz andere Ebene gegangen, das ist bewusst. Das heißt, was ich erzähle, ist nicht, dass die Leute es nicht wissen. Das ist irgendwie allgemein Wissen, das ist eine mündliche Kultur, die noch weitergegeben werden. Arabischer Dichtung zu lauschen, ist auch heute noch so, als betrete man eine geschmückte Höhle von Worten und Lauten, vertraut und unbekannt zugleich. Und sie ist, in den schönsten Beispielen, immer noch mit dieser alten prophetischen Magie behaftet. In ganz Arabien, nicht nur in den Karawanenstädten, sondern auch an den Lagerfeuern in den großen dunklen Wüsten dazwischen, verfielen die Araber dem Zauber der Dichtung. Um ihre Macht zu verstehen, muss man die elitäre Außenseiterstellung vergessen, die die Dichtung etwa in der englischsprachigen Welt hat. Für Araber war und ist die Dichtung ein Massenmedium, so allgegenwärtig wie Satellitenfernsehen und betörend wie Hollywood. Sie spielte eine gewaltige Rolle in der Errichtung einer Monokultur für ein gemischtes und mobiles Volk. Schreibt der britische Journalist Tim McIntosh Smith in seinem Werk über 3000 Jahre arabische Geschichte. Der Bruch in den Felsen, der verlorene Gang in Amjad Nasers Gedicht, ist in der Realität eine ungeheure Felsspalte, 70 Meter tief, aber nur 2 knappe Meter breit. Wenn man in Petra reinkommt, läuft man die ersten 700 Meter. Das ist außerhalb der Stadt Petra. Und dann erreicht man die Schlucht. Die Schlucht ist der einzige Eingang von Petra. Dann läuft man durch die Schlucht 1,2 Kilometer in die Stadt Petra rein. Die Schlucht hat auch viel zu sehen, zum Beispiel die Nischen, die Statuen. Sieht man das römische Pflaster, weil die Römer danach auch diese Schlucht gepflastert haben. Sieht man am schönsten die Landschaft in dieser Schlucht. Dauert das Laufen durch die Schlucht ungefähr 30 Minuten. Und dann am Ende der Schlucht erscheint das erste Monument, das bekannteste Monument, das bekannteste Bild ist das Schatzhaus. كم مرة قادتنا الخطوة واللهفة وجفاف الحنجرة في حج يشبه التيه إلى مرابعك. Symmetrie wiederholt. Doch Dimensionen schaffen Unterschiede. Die zwei großen zentrierten Säulen darunter stehen in guter Distanz. Irgendetwas hat ihre gewundenen Arme zerkratzt. Zeit oder falsches Spiel, ohne ihre Standhaftigkeit zu verletzen. Götter. Amazonen, Vegetation, fleischfressende Vögel, ein Säugetier beim Abflug, Zweige, menschliche Gesichter, ein Altarkelch, Geometrie, Sonnenscheibe, Weizenähren, die 7 Tage, die Auferstehung, der Tag des höchsten Gerichts, alles mischt sich im endlosen Spiel der Schönheit. Nichts überbietet das andere. Hier ist Gleichgewicht gerecht. Unsichtbare Geometrie sichert den Elementen ihren Anteil an den lebendigen Opfergaben. In Petra sieht man 3 Arten von Gräbern. Gräber für die einfachen Leute, das sind die kleinen Höhlen mit den kleinen Fassaden. Aber Fassaden auch so schön zu sehen mit den verschiedenen Farben. Von den Felsen sind das alles die natürlichen Farben. Ja, Petra nennt sich die rote Rosenstadt, weil die Felsen immer viele verschiedene Farben haben. Dann sieht man die Gräber für die bekannten Leute oder für die Reichen damals. Das sind die großen Höhlen mit den großen Fassaden. Manchmal die Fassade ist bis 100 Meter hoch. Und dann sieht man die Königsgräber, die schönsten, riesigsten Fassade von Petra. Und dann kommt die Wohnstadt, wo die Nabatäer damals ihre Häuser gebaut haben. Aber die Häuser sind alle verschwunden. Ewiges Leben in Stein. Petra ist altgriechisch und bedeutet Felsen. Auf Nabatäisch die Rote. Die Grabkammern in den rötlichen Felsen sind die Wohnhäuser für die Toten. Denn das Leben im irdischen Tod ist ewig. Das irdische Leben nur endlich. Das Überdauern der Wohnhäuser für die Lebenden schien deshalb nicht so wichtig. Wind und Wetter ausgesetzt, sind sie wieder zu Sand zerfallen. Ich besitze keinen Beleg für meine irdische Himmelfahrt. Nicht für des Unbekannten Zuwendung oder das Geschenk des Zufalls. Nur diese Hand, die zurückkehrte mit einer Karte von Gerüchen und Zeichen. Von Petra aus führt Auni die Reisegruppe in die Wüste. Nach Petra geht man weiter südlich, in den Südosten Jordaniens, Richtung Saudi-Arabien. Dann sieht man diese Wüste von Wadi Ram. Wadi Ram ist die Sandwüste mit den kahlen Bergen. Ist bewiesen von allen Geologen auf der ganzen Welt, ist eine einmalige Landschaft auf der ganzen Welt. Wenn man mich fragt, was liebst du in Jordanien am meisten, ich sage Wadi Ram. Ja. Hat Basaltstein, das ist schwarz, hat auch Kalkstein, das ist weiß, hat auch Sandstein, auch weiß. Ja, man sieht auch verschiedene Farben von den Felsen. Die Berge stehen wie Säulen, so gerade nach oben. Und das sind die höchsten Berge in ganz Jordanien natürlich. Auni hat seine Kindheit in der saudi-arabischen Wüste verbracht. Auch das Wadi Rum ist für ihn ein vertrauter Ort, den er oft durchwandert und auf dem Kamelrücken durchstreift hat. Die beiden höchsten Berge im Wadi Rum sind der Jebel Adami mit 1832 Metern und der Jabal Rum mit 1754 Metern. Der Kombination aus porösem Sandstein und wasserundurchlässigem Granit ist es zu verdanken, dass sich Wasser sammeln kann und dadurch Leben ermöglicht. Wind und Wetter waschen seit 30 Millionen Jahren den roten und weißen Sand aus den Steinen und schufen die Wüste. Das Wort Wadi bezeichnet eigentlich einen ausgetrockneten Flusslauf. Wenn es irgendwo in der Gegend regnet, füllt er sich aber auch wieder mit Wasser für ein paar Stunden. Wenn man mehrere Tage in Wadi Rum hat, also 2 Tage, 4 Tage, dann kann man auf den Kamel reiten, so ein paar Stunden zu Fuß, dann sieht man viel von Wadi Rum. Wenn man sich die Zeit nimmt? Dann bleiben ein paar Tage in Wadi Rum, in einem Camp, entweder einem festen Camp oder in einem Zelt unterwegs. Das wird alles von den Beduinen dort organisiert. Dann kommen die Zelte, werden die Zelte aufgebaut, nur für eine Nacht und Abendessen, Übernachtung, am nächsten Morgen Zelte abbauen und weiter zu einem anderen Gebiet. Auch die Beduinen leben heutzutage von den Touristen. Ihr Lebensstil gehört zu den Attraktionen des Landes. Abends wird an großen offenen Feuerstellen gekocht. Aber die Feuer spenden auch Wärme. Nachts wird es in der Wüste kalt. Die Temperatur fällt unter 0 Grad. Am nächsten Morgen bieten die Beduinen ihren Gästen westlichen Komfort. Es gibt Duschen und starken Kaffee. Dann geht es weiter, zwischen den Höckern der Kamele oder zu Fuß auf zur nächsten Attraktion. Sieht man die Felszeichnungen, schon 3000 Jahre alt von arabischen Vorfahren, sieht man auch Felszeichnungen von den Nabatäern aus Petra, aus der römischen Zeit auch. Felszeichnungen, das sind wie Inschriften, aber am meisten Malerei, graviert in den Felsen, wie die Tiere, wie die Menschen ausgesehen haben, was die Menschen gemacht haben. Die verschiedenen Tiere aus der Gegend dort, Kamele, Pferde oder Schafe auch, ja. Man kann nicht genau sagen, man muss die Zeichnungen betrachten und seine Vorstellung haben. Die sind auch ein bisschen ausgewaschen auch. Wem der Kamelritt und die Fußmärsche zu anstrengend sind, kann die Tour durch die Wüste auch mit dem Jeep machen. Er sieht natürlich nicht so viel. Weiter geht die Rundreise nach Aqaba, dem einzigen Hafen Jordaniens, an der nördlichsten Spitze des Roten Meeres gelegen. Ursprünglich gehörte die Stadt nicht zum historischen Transjordanien, aber als das Königreich Jordanien gegründet wurde, Mitte des 20. Jahrhunderts, gab es darüber Verhandlungen mit den Saudis. In den 70er Jahren hat Jordanien Saudi-Arabien gefragt, dass sie noch ein Stückchen am Roten Meer für Saudi-Arabien haben können. Das hat Saudi-Arabien gegeben. Und die gesamte Küste in Aqaba ist 28 Kilometer lang. Wir haben jetzt das Meer zwischen Aqaba und Eilat in Israel. Das ist im Durchschnitt 10 Kilometer breit. Und wir haben 7 Kilometer von der Fläche und Israel hat 3 Kilometer von der Fläche. Wir brauchen mehr Platz für unsere Frachtschiffe. Es gab immer wieder Scharmützel zwischen Jordanien und Saudi-Arabien, ob Jordanien nicht eigentlich mehr Gebiet kriegen könnte. Aber diese Ecke dort im Nordostteil des Roten Meeres ist ohnehin interessant, weil auf einer Fläche von ungefähr 30 Kilometer 4 verschiedene Länder einen Zugang haben. Neben Saudi-Arabien, Jordanien, direkt nebenan Israel mit der Stadt Eilat und dann weiter Ägypten mit Taba. Das ist natürlich ein neuralgischer Punkt, weil das eine ganz wichtige Zufahrtsweg in den Nahen Osten ist, vom Roten Meer herkommend. André Bank ist Politikwissenschaftler mit den Schwerpunkten Islamkunde und Soziologie. Er ist beim GIGA, German Institute for Global and Aerial Studies, als Direktor des GIGA-eigenen Instituts für Nahoststudien in Hamburg tätig. Die britische Landung, damals auch mit Lawrence von Arabien, war in Aqaba. Und von da aus ging es weiter. Hier begann 1916 mit dem von den Briten angezettelten Aufstand der arabischen Länder gegen die nationalistischen Jungtürken und ihren Sultan die Zerschlagung des Osmanischen Reiches. Das Ergebnis war nicht, wie versprochen, der geeinte arabische Nationalstaat, sondern das britische Mandat. Die Briten unterstützten später den Wunsch der Jordanier nach einem eigenen Zugang zum Roten Meer. Aqaba wurde ein wichtiger Stützpunkt der Briten für die Versorgung ihrer Truppen auf dem Imperial Highway nach Indien und später ein Umschlaghafen für ihr irakisches Öl. Es war vor allem geostrategisch wichtig für die Briten, aber es ist auch so, dass die Jordanier auch ein Interesse daran haben, diesen Zugang zu haben, um für sich selber eigene Güter darüber importieren zu können und nicht über einen Drittstaat gehen müssen, weil das ist natürlich auch eine immense Abhängigkeit. Aqaba am Roten Meer. Kann man im Roten Meer baden, durch die Stadt gehen, einkaufen zum Beispiel. Ist eine kleine Stadt, aber sehr lebendig. Geschäfte machen bis Mitternacht auf. Man kann überall in einem Lokal sitzen, Kaffee trinken oder Wasserpfeife rauchen. Ja. Man möchte auch Alkohol trinken. Aqaba hat auch Bars, Lokale. Und Aqaba ist auch ein zollfreies Gebiet. Sind zum Beispiel Alkoholgetränke günstiger als in Amman. Oder Zigaretten für die Einheimischen lohnt sich. Die elektrischen Maschinen, zum Waschmaschinen oder Kühlschrank oder Fernsehapparat oder Handy zu kaufen, ist günstiger, ja, ist zollfreies Gebiet. Die ganze Stadt ist wie ein Duty-Free-Shop. Auni versorgt hier regelmäßig seine Familie mit allem, was das Herz begehrt. Kaffee und Zigaretten, Alkohol und die neuesten Mobiltelefone. Darin kulminierten dann die Verhandlungen zwischen den vier Ländern im Freihandel. Dieser kurze Küstenstreifen ist heute vor allem für die Wirtschaft Jordaniens wichtig. Über seinen einzigen Seehafen läuft die Ausfuhr des bedeutendsten Rohstoffs des Landes, Phosphat, weltweit Grundlage mineralischer Dünger und Waschmittel. Aqaba ist der südlichste Punkt des Landes und der Rundreise. Die Rückfahrt führt über das Tote Meer und das fruchtbare Jordantal zurück nach Amman. Im Westen Jordaniens, Totes Meer. Man kann auch eine Nacht dort übernachten. Das sind tolle Hotels am Toten Meer. Und Baden im Toten Meer ist einmalig. Dann wird man automatisch ohne Bewegung auftauchen. Und das ist sehr gesund für die Haut. Gegen die Hautkrankheiten kommen viele zu uns nur zur Behandlung am Toten Meer. Eigentlich ist das Tote Meer gar kein Meer, sondern ein sauerstoffloser See, dessen Wasser einen sehr hohen Salzgehalt von 33% aufweist. Es liegt mehr als 430 Meter unter dem Meeresspiegel und bildet den tiefsten Punkt der Erde. Seine Oberfläche misst 900 Quadratkilometer. Gespeist wird es aus dem Zufluss des Jordan. Einen Abfluss gibt es nicht. Im heißen Wüstenklima verdunstet das Wasser sehr schnell. und hinterlässt dabei nicht nur jede Menge Salz, sondern auch zahlreiche andere wertvolle Mineralien, die für die Industrie bedeutend sind. Kalium, Brom, Chrom und Zink. Jordanien teilt sich das Meer mit Israel, das aber allein die Mineralien industriell verwertet. Es gibt ein Umweltproblem mit dem Toten Meer. Das heißt, der südlichste Teil von dem Toten Meer existiert nicht mehr. Es ist geteilt zwischen Jordanien und Israel für das Potassium. Aber da gibt es kein Meer mehr. Potassium ist ein anderer Begriff für Kalium. Der Ökologe und Geograf Ala Al-Hamaneh sieht die Ursache in der Übernutzung des Jordan, dessen Wasser hauptsächlich für die Trinkwasserversorgung und die Landwirtschaft Israels genutzt wird. Zu wenig Wasser kommt im Toten Meer an. An vielen Stellen am Meeresufer ist der Boden eingebrochen, weil der Meeresspiegel sinkt. Umweltforscher prognostizieren, dass das Tote Meer bereits in 50 Jahren verschwunden sein wird. Für mich, das ist eine Umweltkatastrophe. Im Sinne, es ist ein Naturdenkmal, der seit Tausende und Tausende und Tausende von Jahren sich hergestellt wird. Es verschwindet. Man riecht das Salz. Das Wasser ist dick. Wie Öl legt es sich auf die Haut. Fühlt sich gut an und ist es auch. Denn das Tote Meer enthält nicht nur viel Salz, sondern auch Heilmineralien. Schwärmt der Prospekt eines deutschen Touristikunternehmens. Die Umweltkatastrophe, von der Ala Al-Hamaneh spricht, wird nicht erwähnt. Ein Bad im Toten Meer wird als ein Highlight für die Touristen gepriesen. Die Mineralien im Wasser sollen gegen Neurodermitis helfen. Ihre Wirkung war schon in biblischen Zeiten bekannt. Heute stehen dicke Hotels an den wenigen Stellen, die noch Zugang zum Wasser erlauben. Die Badegäste liegen entspannt auf dem Wasser wie auf einer Luftmatratze. Im Mittelmeer beträgt der Salzgehalt zum Vergleich nur zwischen 3 und 4%. Schwimmen ist im Toten Meer praktisch unmöglich, weil die Beine durch den extrem hohen Auftrieb im Wasser nicht wirklich vorwärts kommen. Der Jordan bildet heute seiner Länge nach die Grenze zwischen Jordanien und Israel. Aus den drei Quellflüssen Hasbani, Dan und Banyas bildet sich der Jordan und ist mit seinen Wassermassen die wichtigste Süßwasserquelle für Jordanien. Das Wasser des Jordans wird hauptsächlich zur Trinkwasserversorgung und für die Landwirtschaft genutzt. Auch das war einmal. Von den Wassermassen, die der Reiseprospekt verspricht, kann schon lange nicht mehr die Rede sein. Das Trinkwasser für Jordanien kommt aus Israel, das als Folge früherer Kriege als einziges Land den Jordan nutzen darf. Dieses Vorrecht nutzt Israel ausgiebig. Dafür ist in Jordanien das Wasser ein immer knapper werdendes Gut. Auch davon ist im Reiseprospekt keine Rede. Deshalb sollen jährlich 2 Milliarden Liter Wasser aus dem Roten Meer abgepumpt und 2/3 davon über eine Entsalzungsanlage nahe Aqaba in Trinkwasser verwandelt werden. So die Planung. Damit sollen dann Jordanien und die Palästinensergebiete versorgt werden. Der Rest soll über eine 180 Kilometer lange Pipeline ins Tote Meer fließen, um es zu bewahren. Das könnte den Jordan, der einmal ein breiter Fluss gewesen ist und heute an vielen Stellen nur noch ein dünnes Rinnsal bildet, entlasten. Dabei war die Fruchtbarkeit des Jordantals in der Antike eine der Grundlagen für den Reichtum des ganzen Landstrichs. Neben dem Toten Meer, ein sehr wichtiger Punkt, ist die Taufstelle von Jesus. Das ist am Ende vom Jordanfluss, wo der Jordan ins Tote Meer fließt, wo der Johann der Täufer den Jesus getauft hat. An dieser Stelle können sich heute auch die Touristen taufen lassen. Noch ein Highlight. In kleinen Gruppen werden sie von weiß gekleideten Priestern ins niedrige Wasser dicht am Ufer geführt und einer nach dem anderen kopfüber ins Wasser getaucht. An Tagen, an denen nicht genug Wasser im Fluss fließt, fällt die Vorstellung aus. Aber auch davon steht nichts im Reiseprospekt. Das Gebiet von Jordanien liegt am Jordanfluss. Das ist der heilige Fluss zum Beispiel für die Christen, für die Byzantiner damals. Der Jordanfluss hat das Jordantal. Und das Jordantal, das ist schon groß, das Gebiet am Jordanfluss entlang, ungefähr 30 Kilometer breit, 120 Kilometer lang. Und dieses Jordantal liegt im Durchschnitt 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Das bedeutet warm im Winter und heiß im Sommer, weil das niedrig ist. Und damit, man kann dieses Gebiet sehr gut für die Landwirtschaft benutzen. Man kann Gemüse das ganze Jahr anbauen. Hauptsache die Ernährung, Wetter gleichzeitig sehr angenehm. Ein fruchtbares Flusstal mit mildem Klima über das ganze Jahr. Das klingt wie das gelobte Land. Kann man daneben Berg Nebo besuchen, wo der Moses gestanden hat und das gelobte Land gesehen hat. Steht in der Bibel. Moses, du wirst das gelobte Land sehen, aber deine Füße werden das gelobte Land nicht betreten. Berg Nebo ist das Ende der Reise von Moses, wo der Moses das gelobte Land gesehen hat und gestorben ist. Moses hatte die Geduld mit den Israeliten verloren, als er sie um das goldene Kalb tanzen sah. Vielleicht hatte er sie sogar verflucht. Und die Gottesstrafe folgte sofort. Wohin richtete sich Moses Blick vom Berg Nebo? Guckt man auf das Jordantal, guckt man auf das Tote Meer und auf Jerusalem gegenüber. Das hängt vom Wetter ab, ich meine die Aussicht. Diese Gebiete vor dem Berg Nebo, das sind die Gebiete am Ende vom Jordanfluss und am Anfang vom Toten Meer. Und das ist die Westbank Palästina, nicht Israel. Guckt man auch auf Jericho. Und Jericho liegt in der Westbank, nicht in Israel. Aus Ägypten einwandernden Hebräer, die sich unter ihren Führern Moses und Joshua in der Moab-Ebene nördlich vom Toten Meer niederließen, waren nicht die ersten und nicht die letzten, die hier das gelobte Land fanden. Schon immer weckten diese fruchtbaren Gebiete Begierden und wurden deshalb Orte des Krieges. Bis heute sind die hier herrschenden Konflikte Kriege um das Land. Schon viele Texte im Alten Testament der Bibel, die nicht nur religiöser Text, sondern auch Chroniken sind, handeln davon. Darin wird exemplarisch der erste Bruderkrieg zwischen Kain und Abel in diese Landschaft gesetzt. Die Imperien wechselten sich seither in der Herrschaft ab. Im 20. Jahrhundert traten zuletzt die Briten auf die Bildfläche und stachelten die arabischen Volksstämme zu einer Revolte gegen die Osmanen an. Die Kriege rings um Jordanien dauern bis heute an. Die Touristen interessieren sich weit mehr für die Vergangenheit des Landes als für seine Gegenwart. Die Kriege der Antike, nicht für die der Jetztzeit. Das ist auch ein Grund, warum die Zahl der Touristen einbricht und die der Arbeitslosigkeit im Land steigt. Im Norden vom Jordantal gelegen, ist seit 1921 die Hauptstadt des Königreichs Jordanien, das damals noch Transjordanien hieß und noch kein Königreich war, sondern britisches Mandatsgebiet. Amman hat keinen direkten Zugang zum Wasser. Die Stadt muss bis heute über Zisternen, Brunnen und Kanäle von weit her mit Trinkwasser versorgt werden. Dafür haben die Bewohner einen Tank auf dem Hausdach, der regelmäßig von Tankwagen befüllt werden muss. Wasser ist immer knapp. Die Römer, die vor mehr als 2000 Jahren hier herrschten, hatten die ersten Bewässerungssysteme und die Kanalisation für die Städte der Dekapolis angelegt. Das war damals ein großer Fortschritt, ist aber heute nur noch ein antikes Baudenkmal. Wie dieses Urgeflecht von Kanälen und Schächten erodierte auch das Römische Reich. Im Jahr 395 vor Christus zerfiel es in ein weströmisches und ein oströmisches, später byzantinisches Reich. Aber die Erosion ging weiter, befördert durch Kriege und Eroberungen. Die europäischen Kreuzritter kamen und kämpften gegen die Semiten, die Muslime und die arabischen Christen um das heilige Land und Jerusalem. 1516 bis 1517 eroberten endlich die Osmanen die Levante oder den Maschrik, wie die Länder östlich vom Mittelmeer auf Arabisch genannt werden, und die arabische Halbinsel, wozu auch das fruchtbare Jordantal gehört. Das Osmanische Reich war ein auf militärischer Dominanz gegründetes Imperium. Eine Dynastie von Sultanen, also islamischen Herrschern, die Bevölkerungen unterschiedlicher religiöser, ethnischer und kultureller Zugehörigkeit in ein Weltreich zwangen. Konflikte wurden gewaltsam unterdrückt. Damit verhalfen die Sultane dem Islam zu seinem Siegeszug in allen eroberten Gebieten. Sie etablierten ihre Verwaltung und Justiz auf der Grundlage der Scharia. Arabisch wurde Amtssprache, ohne deren Kenntnis niemand im Militär, Justizwesen oder in der Verwaltung aufsteigen konnte. Die Osmanen waren eher gefürchtete als geliebte Machthaber, kontrollierten das Land aber über Jahrhunderte. Erst der Erste Weltkrieg machte ihre Herrschaft durch den vereinten Kampf der Briten und der Araber und das anschließende britische Mandat über diese Gebiete ein Ende. Die zweite Rundreise führt uns in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, in die Zeit der britischen Kolonialherrschaft, der Jordanien und seine Nachbarn ihre heutige Gestalt verdanken. Die Briten haben sich sehr als die dominante Macht im Nahen Osten gesehen, während die Franzosen traditionell die wichtigste Macht in Nordafrika waren. Man wollte im Ersten Weltkrieg, wo ja Großbritannien und Frankreich einerseits dem Kaiserreich Deutschlands und dem Osmanischen Reich auf der anderen Seite gegenüberstand, eine Art von Lösung finden. André Bank, der Nahostexperte des Giga-Instituts in Hamburg, hat zu den Fluchtbewegungen und ihren Folgen im Nahen Osten geforscht. Die Briten boten im Ersten Weltkrieg den arabischen Fürsten einen unabhängigen, panarabischen Staat unter eigener königlicher Herrschaft an, sollte das Osmanische Reich mit arabischer Hilfe fallen. In der Tat ist es so, dass vor allem die Briten im Ersten Weltkrieg versucht haben, bestimmte arabische Stämme, Großfamilien, in dem, was heute Saudi-Arabien ist, in dem, was heute Jordanien ist, Stichwort Lawrence von Arabien, anzustacheln, also es eine britisch-arabische Allianz gegen die Osmanen gibt. Und insofern ist es nicht nur ein Erosions- und Zerfallsprozess, sondern in der Tat eine proaktive britische strategische Politik gewesen. Die Briten und die arabischen Stämme waren siegreich. Das Osmanische Reich fiel 1916. Im selben Jahr setzten sich der britische Diplomat Mark Sykes und der französische Diplomat François-Georges Picot zusammen und fixierten im sogenannten Sykes-Picot-Abkommen die Aufteilung der größten Teile der Gebiete im Nahen Osten in ein britisches und in ein französisches Einflussgebiet. Die Geostrategie, das heißt die geografische Lage, vielleicht vor dem Weg nach Indien, aber nicht dieser Weg auf dem Lande, sondern sie wollten nicht wahrscheinlich, dass die Russen und die Franzosen zu Suezkanal kommen. Deswegen sie haben den Franzosen die nördlichen Gebiete von der Levante gegeben, im Sykes-Picot Agreement. Frankreich erhielt das Mandat über den Libanon und Syrien. Den Briten fiel der Irak und Transjordanien östlich vom Jordan zu. Das Gebiet Palästina westlich vom Jordan bis zum Mittelmeer sollte größtenteils unter internationale Verwaltung kommen, in kleineren Teilen wie der Westbank, aber auch von Großbritannien kontrolliert werden. Diese internationale Verwaltung kam allerdings nie zustande. Stattdessen erhielt Großbritannien auf der Konferenz von Sanremo 1920 das Mandat für das komplette Palästina, was der Völkerbund 1922 bestätigte. So die nüchterne Zusammenfassung in einem Dossier über die Geschichte der britischen Mandatszeit von der Landeszentrale für politische Bildung. Die Folgen dieses Mandats spüren alle Länder im Nahen Osten, so auch Jordanien, bis heute. Jordanische Städte sind Städte der Flüchtlinge. Flüchtlinge haben kein Agrarland. Das heißt, sie gehen in die Städte, sie können kein Bauer werden. Agrarland ist immer in den Händen der Einheimischen. Ala al-Hamani, der jordanische Geograf, der an der Universität Mainz lehrt und forscht, hat die Entwicklung der Städte in seiner Heimat und ihr sprunghaftes Wachstum der letzten 100 Jahre untersucht. Jordanien war immer offen für alle Flüchtlinge. Jordanien als politisches System und als Gesellschaft. Sie haben die Grenze nie zugemacht. Ist noch heute so. Das heißt, die größte Flüchtlingswellen waren in der Region, bevor Jordanien noch gab. Um das zu verstehen, wie Jordanien als Staat sich verhalten hat und noch verhält, muss man ein bisschen in die Geschichte gehen. Das heißt, das östliche Mittelmeerraum, diese Gebiete waren unter dem Osmanischen Reich immer als Einheit gesehen. Und eigentlich die Bevölkerung von diesen Gebieten sind sehr verwandt miteinander, sind die gleiche große Familien, die gleiche Sippen, die gleiche tribale Strukturen. Das Verhalten des britischen Empires im Umgang mit ihrem Mandatsgebiet war bestimmt von geostrategischem Eigeninteresse. Die britische Politik verfolgte geradlinig ein Ziel: die Kontrolle über Land- und Wasserverbindungen, den Suezkanal zwischen Mittelmeer und Indischem Ozean, also den Imperial Highway nach Indien, möglichst kostengünstig zu erhalten. Schreibt der Nahost- und Politikwissenschaftler Thomas Philipp für die Bundeszentrale für politische Bildung 2008. Ein Weg nach Indien, sicher vor den Franzosen, Russen oder Deutschen, sei es über Land, sei es über das Meer, war während der Mandatszeit von höchster Relevanz für England. Von einem arabischen Staat versprachen sie sich zunächst eine für Nachschub und Versorgung ihrer Indienfahrer sichere Route durch befreundetes Land. Aber auch die Zusammenarbeit mit der zionistischen Bevölkerungsgruppe, die dieses Gebiet als das angestammte Heimatland der Juden betrachtete, schien dieses Ziel in den Augen der britischen Diplomatie zu unterstützen. Das hatte Folgen für die Aufteilung des Mandatsgebietes. Die Briten hatten widersprüchliche Zusagen über dessen Zukunft getroffen. In der sogenannten Hussein-McMahon-Korrespondenz versprach der britische Hochkommissar in Ägypten im Jahr 1916 dem Scherifen von Mekka, dem Haschemitenfürsten und späteren Emir von Transjordanien, Hussein, ein unabhängiges und geeintes arabisches Königreich. Gleichzeitig sicherte der britische Außenminister Arthur James Balfour 1917 der zionistischen Bewegung in der sogenannten Balfour-Erklärung im gleichen Gebiet die Unterstützung für eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zu. In dieser Balfour-Deklaration war allerdings auch die Rede davon, dass nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina in Frage stellen könnte. Britisches Mandat Palästina, 24. Juli 1922. Der Völkerbundsrat. In Anbetracht dessen, dass die alliierten Hauptmächte zur Durchführung der Bestimmungen des Artikels 22 des Covenants des Völkerbundes übereingekommen sind, die Verwaltung des Territoriums von Palästina, das früher zum Türkischen Reich gehörte, innerhalb der von ihnen zu fixierenden Grenzen einem von den erwähnten Mächten zu wählenden Mandatar anzuvertrauen, und dass die alliierten Hauptmächte ferner übereingekommen sind, dass der Mandatar verantwortlich sein soll für die Verwirklichung der ursprünglich am 2. November 1917 durch die Regierung seiner britischen Majestät erlassenen und von den erwähnten Mächten anerkannten Deklaration zugunsten der Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina, wobei klar verstanden ist, dass nichts getan werden soll, was die bürgerlichen und die religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina beeinträchtigen würde, werden die Bestimmungen des erwähnten Mandates wie folgt bestätigt. Unter Artikel 7 ist festgehalten: Die Verwaltung von Palästina soll für den Erlass eines Gesetzes über die Staatsangehörigkeit verantwortlich sein. In dieses Gesetz sollen Bestimmungen aufgenommen sein, die so gefasst sind, dass sie die Erwerbung der palästinensischen Staatsbürgerschaft durch Juden, die ihren dauerhaften Aufenthalt in Palästina nehmen wollen, erleichtern. Der Beschluss des Völkerbundes von 1922 war so ambivalent wie die Balfour-Erklärung von 1917. Auf der einen Seite wird die Perspektive eines Staates, der eine Heimstatt für die Juden sein soll, bestätigt. Auf der anderen soll dies ohne Einschränkungen für die Rechte der Menschen in Palästina gehen. Haben die Briten dasselbe Land, vom Jordan bis zum Mittelmeer, gleichzeitig zwei verschiedenen Bevölkerungsgruppen versprochen? Den Arabern oder Palästinensern, ihr Name ist abgeleitet von dem hebräischen Namen Pleshet oder Philistia, die Römer hatten den Landstrich Palästina genannt, haben sie ein Königreich versprochen. Und den Zionisten versprachen sie eine neue Heimat und Selbstbestimmung. Von Anfang an hat wohl der Gedanke einer Teilung des Landes eine Rolle gespielt. Die Palästinenser lebten schon dort. Die Zionisten waren in den 50 Jahren zuvor eingewandert und strömten weiter als Immigranten hinzu. Die zionistische Bewegung hatte Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Einwanderungswelle von Juden nach Palästina geführt. Als Reaktion auf den Antisemitismus in Europa hatten jüdische Intellektuelle die Vision einer Rückkehr der Juden in das Heilige Land entwickelt. Theodor Herzl hat mit seinem Buch »Der Judenstaat« von 1896 die Entwicklung der Bewegung auch im deutschsprachigen Raum vorangetrieben. Der Einwanderungsstrom setzte sich im 20. Jahrhundert fort. Viele dieser Einwanderer haben Land in Palästina gekauft, was schon früh zu Protesten unter den Palästinensern führte, die von den Briten verlangten, die Zahlen der jüdischen Einwanderer zu beschränken, vor allem im Norden des heutigen Israels. Ursprünglich sollten die Neuankömmlinge unter die Verwaltung der Einheimischen gestellt werden und die palästinensische Staatsbürgerschaft annehmen. Die Rechte der arabischen Bevölkerung sollten durch die Zuwanderer nicht beeinträchtigt werden. Diese Bedingungen aus der Balfour-Deklaration kamen bei der Flächenaufteilung zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen aber nicht zur Anwendung. Kein Land im Nahen Osten kommt seither wirklich zur Ruhe. Auf jeden Fall, dann haben die Engländer neue Grenzen durchgezogen, überall, nicht nur in Jordanien, Palästina, aber in den Golfstaaten, die Emirate von Oman. Es gibt keine andere Konfliktregion in der Welt mit so vielen Plänen und so wenigen Ergebnissen wie den Nahen Osten. Hat Shimon Peres, der ehemalige Ministerpräsident Israels, 1992 gesagt. Und Jordanien liegt mittendrin. Zunächst Transjordanien genannt, entstand der Staat als autonomes Emirat bei der Aufteilung des Mandatsgebiets im östlichen Teil vom Jordan bis zur saudi-arabischen Grenze. Die Briten haben alle Grenzen in ihrem Mandatsgebiet mit dem Lineal auf der Landkarte gezogen, ohne jede Rücksichtnahme auf die Interessen und Wünsche der Bevölkerung oder die wirtschaftlichen, kulturellen oder geografischen Gegebenheiten vor Ort. Diese Grenzen sind künstlich, das heißt im Hinterzimmer durchgeführt und nicht entlang irgendwelche Naturgrenze. Da gibt es keine Naturgrenze, es gibt keine kulturdemografische Grenze, es gibt keinen Unterschied zwischen den Bevölkerungsgruppen, sondern das kam wie ein Messer durch diese Lebensräume von bestimmten Bevölkerungsgruppen auf einmal Dir'a und Ramtha, das heißt Dir'a der südlichste Staat in Syrien und Ramtha der nördlichste Staat in Jordanien, werden in zwei Länder, obwohl sie gehörten immer, als Zwillingsstädte. Das sind die gleiche Bevölkerungsgruppe, die gleiche Ausrichtung sogar im Islam. Die Gebietsaufteilung hat ständige Auseinandersetzungen um die Einflusssphären provoziert, der Region eine ständige Instabilität beschert und nicht wenig beigetragen zu mehr als 70 Jahren Krieg und Millionen von geflüchteten Menschen. Ein Großteil der Geflüchteten, die nach Jordanien über die Jahrzehnte gekommen sind, sind aufgrund der Gewaltkonflikte, vor allem in der Region des Nahen Ostens selbst, nach Jordanien gekommen. Jordanien hat seine Städte für alle diese Menschen geöffnet. 1948 kamen 400.000 Geflüchtete und Vertriebene aus dem Westjordanland als Folge des ersten arabisch-israelischen Krieges. All diesen Menschen hat Jordanien augenblicklich Pässe ausgestellt und die Bürgerrechte zuerkannt. Nach dem Sechstagekrieg 1967 kamen nochmal 400.000 Menschen über die Grenze und weitere 240.000 Geflüchtete aus dem Westjordanland, das Jordanien zwar 1950 annektiert, aber das Israel nun im Sechstagekrieg erobert hatte und bis heute besetzt hält. Jordanien hat bis 1988 daran festgehalten, dass die Westbank zu seinem Staatsgebiet gehört und allen Flüchtlingen aus dem Westjordanland automatisch die jordanische Staatsangehörigkeit zugestanden. Israel hat die Rückkehr der vertriebenen oder geflüchteten Palästinenser in ihre Städte und Dörfer für gesetzeswidrig erklärt und unter Strafe gestellt. Das UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, registriert deshalb heute 2,4 Millionen Palästinenser und ihre Nachkommen in Jordanien als Flüchtlinge aus diesen beiden Kriegen. Etwa 95% von ihnen haben mittlerweile die jordanische Staatsbürgerschaft. Die Menschen aus Gaza kämpfen auch darum. Sie gehörten nie zum offiziell als jordanisches Staatsgebiet deklarierten Land. Ungefähr 300.000 Iraker kamen aus drei Golfkriegen zwischen 1980 und 2003 und noch bis 2007 ins Land. Dann flüchteten aus dem Bürgerkrieg in Syrien von 2011 bis heute etwa 1,4 Millionen Menschen nach Jordanien. Aus dem Jemen kamen bisher 11.000 Menschen und baten um Asyl. Täglich kommen 500 dazu, berichtet die Neue Züricher Zeitung. Dazu kommen Tausende aus Sudan und Somalia. Beinahe die Hälfte der heutigen jordanischen Bevölkerung hat einen Fluchthintergrund. Flüchtlinge sind unsere Brüder und Schwestern. Sie erwarten von unseren Ländern Hilfe bei der Überwindung der Krisen, die sie aus ihrer Heimat vertrieben haben. Flüchtlinge sind Mütter, Väter und Großeltern, die eine gefährliche Reise unternommen haben, um ihre Familien zu retten. Sie sind junge Menschen mit großen Träumen und kleine Kinder, die die Chance verdienen, groß zu träumen. Hat König Abdullah II. Vor der Generalversammlung der UNO 2023 erklärt. In der Tat ist es so, dass Jordanien weltweit gesehen eins der Hauptaufnahmeländer für Flüchtlinge im Verhältnis zu der Bevölkerungsgröße war und immer noch ist. Und Amman wurde die Metropole der Flüchtlinge. Jede Flüchtlingsgruppe hat mit sich zwei, drei Sachen mitgebracht. Ihre eigenen Bedürfnisse. Waren sie reich oder waren sie arm? Hatten sie Geld oder hatten sie kein Geld? Brauchten die Hilfe auf verschiedenen Ebenen oder nicht? Gab es genug Vorraum für sie oder gab es keinen Wohnraum? Wo sind sie untergebracht? Jede Gruppe von diesen Flüchtlingen war anders. Das hat Amman und auch alle anderen Städte Jordaniens geprägt, aber auch überfordert. Amjad Nasser, der im Westen bekannteste jordanische Autor, hat ein Prosagedicht über diese Überforderung geschrieben. أبواب للسماء ولكنها ضيقة. لن أغتصب ملامحي بدعوى التفاؤل. ولكني سأنشر ألواح صدري للطيور القادمة من البحر أو الصحراء وأنفث حزمة من الدخان الحي وأهدأ. Ich werde mein Gesicht nicht mit falschem Optimismus beschmutzen. Ich werde meinen Brustkorb öffnen für die Vögel, die vom Meer oder aus der Wüste kommen. Und ich werde aushauchen eine Wolke von lebendigem Rauch. Dann erst werde ich aufhören zu sprechen. Schreibt der jordanische Autor Amjad Nasser im Londoner Exil in den End-70er Jahren über seine Heimatstadt Amman. Aranun kana al-qalbu. Die Stadt ist noch nicht zur verlorenen Wette geworden. Sie haben üblicherweise heißes Blei zwischen die Augen des Pferdes geschossen, das verlor. Meine verkrampften Finger gehorchten mir nicht. Sie griffen stattdessen in ein Netz aus Leere oder in ein Grab ohne Leichnam. Ich berührte die Hand aus weichem Stahl. Ich habe nicht geschossen. Die Stadt ertrank im Klang des Gewiehers. Amjad Nasser ist berühmt vor allem für seine Prosagedichte. Geboren 1955 in Al-Tura im Norden Jordaniens, trat Amjad Nasser als junger Mann nach dem Sechstagekrieg einer palästinensernahen Organisation bei, die Jordanien auf den Einsatz für die Befreiung Palästinas verpflichten wollte. Er beteiligte sich an einem Attentat auf den jordanischen König. Es scheiterte, er musste fliehen. Erst 21 Jahre jung war er zum Exil gezwungen. Die 1980er Jahre verbrachte er als Reporter in Beirut und Zypern, bevor er 1987 nach London zog. Er war dort weiterhin als Journalist für arabische Publikationen tätig. Sein Roman »Wohin kein Regen fällt« ist einer der wenigen arabischen Texte, die auch ins Deutsche übersetzt wurden. 2019 verstarb er in London. Städte verändert im Sinne riesige, große Flüchtlingslager, wo teilweise bis 30-40% der Bevölkerung in diesen Flüchtlingslagern damals gelebt haben. Die Flüchtlingslager existieren bis heute, aber sie können nicht die Masse von den Flüchtlingen, weil das sind schon Generationen. Und da gibt es Lagererweiterung. Das ist nicht Zufall. Wenn wir sagen, dass Amman und Sarqa, die zweite größte Städte Jordaniens, das sind Städte, wo zu 80% Menschen palästinensischer Herkunft lebt. Traurigkeit, das Pferd mit den höchsten Gewinnchancen, traf mich auf der Straße und reichte mir seine dunkle, feinnervige Hand. Ich reichte ihm auch meine und wir lachten zusammen. Die Nächte der Stadt sind lang. Ohne die himmlischen Körper aus Dünger und menschlichem Fleisch. Und die Cafés, obwohl Pavillons der schlechten Poesie und unbefangenen Kritik der ewig gerauchten Zigaretten, sind flache Steine, Rastplätze für die Vögel, die aus der Wüste kommen oder vom Meer. Amman ist heute ungefähr 5 Millionen Einwohner. Von 20 Jahren war Amman weniger als 2 Millionen. Dieses riesige Wachstum durch Flüchtlinge und Land-Stadt-Flucht, weil Amman ist eine Primatstadt, sogenannte, mehr als 70% der ökonomischen Tätigkeiten ist in Amman konzentriert. Das heißt, die Leute kommen nach Amman, um auch zu arbeiten. Und deswegen, man braucht Räume, man braucht Platz. Und viele, die in Amman irgendwas gehabt haben, zum Beispiel die Armee, die Geheimdienste, sie hatten von Amman nach außen gegangen, haben neue Zentralen, neue Gebäude, neue Lager, neue Gefängnisse. Und deren Gebiete, die in Amman sind, besonders im ersten Ring, im historischen Teil, sie haben es als kommerzielle Projekte weiterentwickelt. Für solche gigantischen Stadtentwicklungsvorhaben gibt es in Jordanien selbst nicht genug Geld. Internationale Investoren, aus den Golfstaaten vor allem, aus dem Libanon, die großen arabischen Banken, haben sich hier finanziell engagiert. Und da entstand ein riesiges Projekt im Amman, der heißt Abdali. Das hat mit Amman nichts zu tun. Das ist wirklich wie ein UFO, der mit die ganze, man spricht auf Englisch von Urban Tissue, das heißt die Gewebe, das soziale, räumliche Gewebe. Das passt gar nichts. Aber sie haben die Location, SA-Location, wie man es sagt, in der Immobilienentwicklung und Städteentwicklung. Und sie haben dort 5-Sterne-Hotels plus ein riesiges Krankenhaus. Die Hälfte der Gebäude sind bis heute leer. Statt für die Geflüchteten mit der Unterstützung des Westens und der Hilfsorganisationen preiswerten Wohnraum zu bauen, entstand ein ganzer Stadtteil als Investitionsruine. Währenddessen leben Generationen von Geflüchteten weiterhin, wie seit Jahrzehnten, in den Lagern am Stadtrand oder in prekären Verhältnissen in den Städten. Noch der kleinste Raum wird zu überhöhten Preisen vermietet, sodass sich auch viele Jordanier die Mieten oft nicht mehr leisten können. Die wirtschaftliche Lage der Geflüchteten wird von vielen jordanischen Geschäftsleuten ausgenutzt und der inoffizielle Arbeitsmarkt wuchert. Die Geflüchteten arbeiten für einen Bruchteil des üblichen Lohns. Das erhöht die Arbeitslosenquote. Gegenüber den neueren Flüchtlingsgruppen, die Syrerinnen und Syrer, die nach 2011 im Syrienkrieg nach Jordanien gekommen sind, gibt es auch immer wieder Diskussionen, vor allem in den Ecken, wo die leben, im Norden. Es gibt dieses Lager Satari, in dem ungefähr 80.000 Syrerinnen und Syrer noch leben. Das ist in der Nähe der nordjordanischen Stadt Mafraq. Aber wie insgesamt Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge weltweit, sind es sogenannte Urban Refugees, also städtische Geflüchtete, die nicht in Lagern leben, sondern die, ja, unterschiedlichen Schätzungen, sagen wir mal, ungefähr 1 Million Syrerinnen und Syrer in Jordanien. Die leben oft in sehr armen Verhältnissen, teilweise in Garagen, teilweise irgendwo wild, auch auf Feldern, teilweise in armen Stadtteilen. Amman riecht nach Pferden und nach dem letzten Hemd, das im Kleiderschrank der Witwe hängt. Amman riecht nach müden Körpern. Ich erinnere daran, war die arabische Bank nahe dem schrumpfenden Fluss? Nahe dem ersten Schimmer der Dämmerung? War sie weit entfernt von meinem Herzen? Sie fangen an zu zittern, meine Finger, die auf den Himmel zeigen. Nein, es war ein Sommer, dessen Feuer nicht gelöscht wurden. Eine Zeit des Zusammenbruchs. Alle jordanischen Städte verkommen, weil sie den vielen notleidenden Menschen nicht gewachsen sind. Aber die Flüchtlingsströme halten an. Sie sind in gewisser Weise immer noch die Folge der unterschiedlichen Versprechungen, die die Briten während ihrer Mandatshoheit gleichzeitig den Arabern und den Zionisten gemacht haben. Verschiedene Pläne einer Teilung des Landes wurden entwickelt, aber den Briten gelang es nie, diesen Konflikt wieder zu lösen. Im Februar 1947 gaben sie deshalb das Mandat über das Gebiet westlich des Jordan an die neu gegründeten Vereinten Nationen zurück. Noch kurz zuvor, im Mai 1946, wurde im Mandatsgebiet Transjordanien das Königreich Jordanien ausgerufen. Der haschemitische Emir Abdallah ibn Hussein nahm als Abdullah I. den Königstitel an. Für den Rest des Mandatsgebiets Palästina entwickelten die UN einen Teilungsplan, der jeder verbleibenden Partei, den Palästinensern und den Zionisten, ca. 50% in diesem Teil des Mandatsgebiets zuwies. Pläne für einen gemeinsamen Staat wurden als nicht realisierbar angesehen und von beiden Bevölkerungsgruppen abgelehnt. Als Israel diesen Plan trotzdem umsetzte und seine Unabhängigkeit direkt nach dem offiziellen Ende des Mandats um Mitternacht des 15. Mai 1948 erklärte, griff eine Allianz der arabischen Staaten, Ägypten, Syrien, Jordanien und Irak, den neuen jüdischen Staat an. Abdullah gab sogar den Befehl, das Westjordanland zu besetzen, das er als transjordanisches Gebiet betrachtete. Dieser Krieg führte in eine völlige Katastrophe und in alle Folgekriege in der Region. Wenn man einmal rund geht in der Region, Libanonkrieg, Syrienkrieg seit 2011, Irakkrieg, Israel-Palästina, sehr viele Kriege und Konflikte über die Jahrzehnte, zuletzt eben aktuell der Gaza-Krieg. Die Israelis eroberten rund 40% der Gebiete, die im Teilungsplan eigentlich für einen arabisch-palästinensischen Staat vorgesehen waren. Die Waffenstillstandslinien vom Frühjahr 1949 vergrößerten das israelische Territorium auf nun 77% der Gesamtfläche, von 14.100 auf 20.700 Quadratkilometer. Diese Fläche gilt auch heute als das Kernland Israels. Bei Palästinenser, bei den Jordaner, bei den Haschimiten, das sind alle Leute von der gleichen Region. Sie haben die gleiche Sprache und sie leben da. Sie haben ihre Region nicht verlassen. Die Israelis sind gesammelt über eine Idee, die deterritorial ist und sucht ein Territorium für sich. Sie haben eine Idee und sie suchten ein Territorium. Hier, wir haben Leute im Territorium, sie brauchen kein Idee. Die Jordanier und die Palästinenser sehen dieses Territorium als ihr angestammtes Gebiet an, nennen den Tag der Niederlage von 1948 Al-Nakba, die Katastrophe. In seinem Kern ist der Nahostkonflikt ein Streit um Land, keine Auseinandersetzung zwischen Religionsgemeinschaften um Glaubensfragen. Die einen betrachten sich als rechtmäßige Eigentümer des Landes, auch wenn sie selbst und vielleicht auch ihre Eltern nie dort sein konnten, sondern vor vielen Jahrzehnten von dort vertrieben und daran gehindert wurden, zurückzukehren in ihre Häuser und Höfe und seitdem in einem Flüchtlingslager leben. Und die anderen betrachten sich als rechtmäßige Eigentümer, weil ein Mandat der Vereinten Nationen ihren Großeltern das Recht auf selbstbestimmte Verwaltung des Landes zugewiesen hat und sie selbst und ihre Eltern dort geboren sind. Die Lage ist hoffnungslos. Jordanien hat Teil an dem Konflikt. Aber trotz der Beteiligung an den arabisch-israelischen Kriegen, trotz der Flüchtlingsströme und der damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme, scheint Jordanien heute immer noch inmitten all dieser Krisen eine Insel des Friedens und der Stabilität zu sein. Einer Stabilität allerdings, die der jordanische Autor Amjad Nasser in seinem Gedicht über seine Heimatstadt Amman nur mit Trauer betrachten konnte. Worauf beruht Jordaniens innere Stabilität? Diese ambivalente Stabilität in Jordanien. Einerseits ist das Land betroffen von vielen Konflikten, nicht zuletzt durch die Flüchtlinge. Auf der anderen Seite wiederum ist es genau das Erfolgsmodell Jordaniens, dass sie deswegen so viele Gelder kriegen und die dann für Stabilisierung sorgen können. Die Flüchtlinge sind Teil jordanischer Politik, schreibt der Politologe André Bank 2016 in der arabischen Online-Zeitschrift Kantara. Die Kosten für die Grundversorgung waren hoch. Die Flüchtlinge ziehen aber nicht nur Kosten nach sich. Es hat einen massiven Zustrom an Geld gegeben, in Form von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfen. Wichtiger noch, Jordanien hat an geostrategischer Bedeutung gewonnen. Das Land liegt in einer volatilen Region, ist aber selbst stabil. Es wird kräftig hofiert und finanziell unterstützt. Für die EU und die USA ist Jordanien ein wichtiger Partner. Das Königshaus hat davon profitiert, die Bevölkerung nicht unbedingt. Heute gehört Jordanien zu den Top-Empfängern deutscher Entwicklungshilfe und erhält zwischen 500 und 700 Millionen Euro an jährlicher Unterstützung aus Deutschland. Die Gelder verhelfen dem Land zur Umsetzung einiger entwicklungstechnisch relevanter Projekte, wie der Einrichtung von Wasserentsalzungsanlagen und Kläranlagen, Krankenhäusern und Schulen. Die Kehrseite ist, dass das wirkliche Überleben Jordaniens ja eigentlich auch nur funktioniert hat, weil es in dieser geostrategisch bedeutsamen, aber sehr konfliktreichen Region ist. Was meine ich damit? Ohne diese Lage, ja, und angesichts dessen, dass Jordanien eben nicht über Erdöl, Erdgas und strategisch wichtige Ressourcen für die Weltwirtschaft verfügt, ist es durch die Lage so strategisch bedeutsam, dass deswegen so viel Geld seitens der Amerikaner, der Europäer, der Golfstaaten in das Land fließt, an die Regierung und das auch die Stabilität wieder bedingt. Bedingt durch die Lage in dieser instabilen Region kommen die Flüchtlinge und gewinnt das Land an Bedeutung für die Westmächte. Eine Folge daraus ist auch, dass die Stabilität, die das Königshaus über die empfangenen Gelder etablieren und halten kann, das Regime daran hindert, demokratische Reformen einzuleiten. Also man könnte es ja positiv aussehen und sagen, man ist realistischer, man will einfach, dass in Jordanien Stabilität ist. Und Stabilität heißt autoritäre Monarchie unter dem König, der alles kontrolliert. Das passiert de facto. Ich finde, es ist in Jordanien repressiver geworden. Das sagt nicht nur ich, das sagen auch internationale Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und andere. Also das wird wahrgenommen, dass die Spielräume für politische Protest, für Opposition geringer geworden sind. Trotz alledem identifizieren sich die Menschen weiterhin absolut mit dem Königshaus. Die Erfolgsgeschichte der haschimitischen Monarchie nach 100 Jahren ist es, dass sich in Jordanien kaum jemand vorstellen kann, dass Politik in Jordanien ohne die haschimitische Monarchie funktioniert. Also es ist eine Art von Überlappung von Jordanien mit diesem König oder mit der Monarchie genauer gegeben hat. Und das hat funktioniert. Als Folge der kriegsbedingten, glücklosen politischen Entscheidungen wurde das Königreich, das eigentlich nach britischem Vorbild eine konstitutionelle, also eine an ein Parlament gebundene Monarchie sein sollte, immer stärker als eine autokratische Regierung ausgebaut. Jordanien nennt sich konstitutionelle Monarchie, ist es auch. Es gibt ja auch eine Konstitution, eine Verfassung von 1952, die von den Institutionen Oberhaus des Parlaments, Unterhaus des Parlaments, Regierung, Monarch, sehr dem Britischen entlehnt ist. Aber ein Unterschied ist bereits de jure in dieser Verfassung von 1952, die bis heute gilt, dass der König eine viel größere Macht hat. Also er hat auch de jure diese Macht, Entscheidungen zu fällen, Premierminister zu ernennen, abzusetzen, die Regierung zu ernennen, abzusetzen und auch im Sicherheitsapparat die wichtigsten Funktionen, den Oberbefehlshaber der Armee, den Chef des Geheimdienstes einzusetzen, abzusetzen. Also der König in Jordanien hat de jure und de facto ja eine fast absolute Macht, die eigentlich nicht eingehegt ist. Es finden zwar Wahlen statt, aber über die wählbaren Kandidaten entscheidet der König. Es werden auch Gesetze geschrieben, aber über ihre Inhalte entscheiden der König und seine Berater. Die Entscheidungsträger in Jordanien sind neben dem König und seiner Verwaltung, dem königlichen Hof, Diwan Maliki auf Arabisch, vor allem die Sicherheitsapparate, der Mukhabarat, Arabisch für Geheimdienst, das Militär, die natürlich in Sicherheitsfragen Jordaniens, in Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch in wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen durchaus eine Bedeutung in der Entscheidungsfindung haben. Wer wirklich die Entscheidungen fällt, ist der König, die königliche Verwaltung, der Sicherheitsapparat und dann vielleicht einzelne Minister. Aber es ist nicht die Regierung per se, das Kabinett, wie wir das verstehen würden, die eigentlich die Entscheidungsträger sind. Es ist schwer, in diesem System politische Veränderungen herbeizuführen. Amjad Nasser, der jordanische Autor, hat sein Land nach seinem eigenen gescheiterten Versuch nicht stabil, sondern in Anlehnung an die Felsenstadt Petra versteinert genannt. Das ist eine gute Beschreibung, dass Jordanien versteinert und nicht stabil ist. Die Stabilität, die man in Jordanien heute auch hat und die man historisch auch immer hatte, war eine sehr fragile Stabilität. Es mussten permanent Krisen überwunden werden. Ich habe das an anderer Stelle permanente Kurzfristigkeit genannt. Also die Vorstellung des Königs, dass man immer kurzfristig Probleme lösen muss, um langfristig zu überleben. Der Begriff der Stabilität kann manches erfassen, aber der kann auch manches verklären. Das Versteinerte zeigt sich in Jordanien wirklich auch, als dass bestimmte Strukturen, bestimmte ja, Orientierung am König, bestimmte patriarchale Strukturen in der Gesellschaft, bestimmte Orientierungen an so Großfamilien und Loyalitäten dort, sich zumindest beißen mit individuellen, ja, Freiheitsrechten, Frauenrechten, Rechten für Jugendliche. Das stimmt alles und ist auch wichtig, immer mitzudenken, wenn man allzu leicht über Stabilität in Jordanien redet und wenn man allzu leicht sagt, oh, 100 Jahre Überleben der haschimitischen Monarchie, eine Erfolgsgeschichte. Amjad Nasser schreibt über seine Jugend in Jordanien, dass er in seinem einzigen Roman »Wohin kein Regen fällt« Hamia, die Beschützerin, nennt. In Hamia waren damals verschiedene Geheimorganisationen aktiv. Einige konzentrierten sich, freilich ohne Erfolg, auf die Ermordung des Enkels. Gemeint ist Hussein, der tatsächlich ein Enkel König Abdullahs war und 17-jährig seinem Großvater auf den Thron folgte, nachdem dessen Sohn 1953 für geisteskrank erklärt worden war. Während andere versuchten, eine Volksrevolution in Gang zu bringen und Aktionen zivilen Ungehorsams zu starten. Doch auch sie blieben erfolglos. Denn die Situation im Land war stabil. Die Sicherheit dank verdeckter, wachsamer Kräfte gewährleistet. Und die Lebensbedingungen schienen den meisten Menschen akzeptabel. Vielleicht sogar besser als in euren zerrütteten Nachbarländern. Warum also sollte man sich gegen den Enkel und gegen den Status quo erheben? Für die Freiheit? Die freie Meinungsäußerung? Demokratie? Mitbestimmung? Solche Vorstellungen galten ohnehin als importierte Ideen. Aber all das verhinderte nicht, dass weiterhin geheime Vereinigungen gebildet wurden, die über die allgemeine Situation erbost waren und ihre angestaute Wut gegen den Enkel und seine korrupte Clique richteten. Neben der politischen Lage im Jordanien der 70er Jahre beschreibt Nasser auch einen Teil seiner eigenen Lebensgeschichte. Die eines jungen Mannes, der wegen eines geplanten Attentats gegen den König, das aber scheitert, aus seiner Heimat flüchten muss, der 20 Jahre in London, der grau-roten Stadt, verbringt und nach dem Tod des Königs nach Jordanien zurückkehrt. Geschützt durch die Amnestie des Nachfolgers auf dem Thron, die dieser zur Feier seiner Krönung für alle Attentäter aus den 70er Jahren ausgesprochen hat. Ich habe den Roman nicht genau gelesen, aber die Schilderungen, dass es natürlich linke, revolutionäre Untergrundgruppen gegeben hat, das ist richtig. Ob das rein transjordanische Gruppen waren, das glaube ich eher nicht, sondern es waren oft palästinensisch-jordanische oder nur palästinensische Gruppen, die versucht haben, im Gefolge von 1967, dem Sechstagekrieg, 1968, der globalen 68er-Bewegung und der Expansion der radikalen Linken, das zu unterminieren. Das hat es natürlich auch in Jordanien gegeben. Das ist in Jordanien mit dem Schwarzen September, dem Bürgerkrieg von 1970-71, weitgehend unterdrückt wurden. Und es gibt nur noch so punktuell, dass sich diese Untergrundbewegungen halten konnten. Die hatten ihre Hochphase Ende der 60er Jahre, 1970-71. Danach waren die in Jordanien vorbei. In seinem Gedicht »Ein Lied und drei Fragen« schreibt Amjad Nasser auch über die Hoffnung, den Kampf nicht aufzugeben. Warum sollen wir in unsere silberne Trompete blasen? Aber wie könnten Schäfer ohne Lieder leben? Oder Schafe? Oder Begehren? Nein, wir werden singen. Wie könnte es Schäfer ohne Pferde und Violinen geben? Und Wunden, die niemals heilen? Nach dem Sechstagekrieg waren viele Araber aus den von Israel annektierten Gebieten nach Jordanien geflohen. Es bildeten sich Gruppierungen, die von Jordanien aus eine gegen Israel gerichtete Politik betrieben und die jordanische Regierung fürchtete um ihre Souveränität und ihre Sicherheit. Ein Attentat auf den jordanischen König, wie im Roman von Nasser beschrieben, an dem er selbst teilnahm, misslang. Als Reaktion, so das auf das Attentat folgende offizielle Narrativ, zerschlug Hussein mit Hilfe der Armee den Zweig der PLO in seinem Land. Die Mitglieder gingen ins Exil oder in den Untergrund. Und weiter als das. Zerborstene Flöten und hohle Knochen überraschen uns mit drei Fragen. Wie viel Zeit ist vergangen? Sind die alten Wunden verheilt? Welche Namen sind noch im Gebrauch? Wie werden wir antworten? Wird es ausreichen zu sagen, Sprechen ist Silber, Poesie ist Gold und Frauen bringen beide zum Klingen? Und Poesie wird fortan unsere Sprache sein? Schäferkameraden, lasst uns unsere Schüsseln leeren, die bis zum Rand gefüllten, und lasst uns mit unseren Liedern beginnen. Ein erfolgreicher oder ein wichtiger Dichter sein und sich nicht mit einem despotischen und korrupten Regime verbünden? Fragt Amjad Nasser 2015 lakonisch in einem Interview der arabischen Online-Zeitschrift Kantara, um gleich darauf selbst die Antwort zu geben. Es ist schwierig angesichts der gegenwärtigen Situation in vielen arabischen Ländern, aber nicht unmöglich. Er hat seinen Widerstand zeitlebens in seine Gedichte eingeschrieben. Die Lieder der Schäfer, wie er schreibt, klingen davon. Es gibt politische Ideologien. Es gibt natürlich durch Besatzung von Palästina und die Vertreibung der Palästinenser ein riesiges Problem in der Region, weil die Araber, die in Syrien, haben Syrien. Die Araber, die in Jordanien gewesen, haben Jordanien. Die Bevölkerung in Libanon haben Libanon. Die Palästinenser haben kein Palästina. Und wenn die größte Teil der Bevölkerung ist außerhalb der historischen Geografie, dann ist ein Problem. Und da kann man Pässe da vergeben, Staatsangehörigkeit wie in Jordanien, sind alle Jordanier. Aber das ändert nichts an Fakt, dass diese große Gruppe palästinensischer Herkunft, die in der dritte und vierte und fünfte Generation in Jordanien, und egal welche Prozent sie machen von der jordanischen Bevölkerung, egal ob von denen die Reichsten und die Intellektuellsten und so weiter und so fort, Palästina bleibt eine Kernidee, eine Identitätserinnerung und ein Ziel. Das Problem verlagert sich heute in die Nachbarländer. Auch nach Jordanien. Palästina und Jordanien waren vor langer Zeit eine Einheit. Die Geschichte von Kain und Abel, dem ersten blutigen Bruderkrieg in der Erzählung der Menschen aus diesen Gebieten der Levante, scheint bis heute das Grundmuster der Geschichte zu bleiben. Die deutsch-jüdische Schriftstellerin Hilde Domin hat sich schon vor Jahrzehnten einen anderen Anfang oder Umgang der verfeindeten Gruppen miteinander gewünscht. Abel, steh auf! Wenn du nur aufstehst und es rückgängig machst, die erste falsche Antwort auf die einzige Frage, auf die es ankommt. Steh auf, damit Kain sagen kann, damit er es sagen kann, ich bin dein Hüter, Bruder. Wie sollte ich nicht dein Hüter sein? Täglich steh auf, damit wir es vor uns haben, dies, ja, ich bin hier, ich, dein Bruder. Abel, steh auf, damit es anders anfängt zwischen uns allen. Wir Wir wissen wenig über die jordanische Jugend. Das überrascht nicht, weil sie in unseren Studien zur politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage Jordaniens selten betrachtet wird. Dabei ist die jordanische Gesellschaft eine sehr junge Gesellschaft. Rund 70% der Menschen, die hier leben, sind unter 30 Jahre alt. Konstatiert die deutsche Soziologin Nadine Kreitmeier. Um dem Missstand abzuhelfen, hat sie 2018 eine Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung in den Städten und ländlichen Bezirken Jordaniens durchgeführt. Konkret hat sie dafür 1000 junge Jordanierinnen und Jordanier im Alter zwischen 18 und 30 Jahren zu ihrer Lebenszufriedenheit, ihren gegenwärtigen und zukünftigen Aussichten und Wünschen bezüglich ihrer wirtschaftlichen Lage, aber auch der sozialen und politischen Situation im Land befragt. Insgesamt blickt die jordanische Jugend recht optimistisch in die Zukunft, sowohl bezüglich der Gesamtsituation Jordaniens als auch in ihre eigene Zukunft und die ihrer Familien und auf ihr ganzes persönliches Leben, lautete das Ergebnis. Das war vor 6 Jahren. Der erneute Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas seit dem 7. Oktober 2023 und die Bombardements im Gazastreifen haben den Alltag der Menschen auch in Jordanien verändert. Die dritte Rundreise ist der Gegenwart gewidmet und ist ein Versuch, das heutige Lebensgefühl der Menschen in Jordanien, besonders der jungen Menschen, zu verstehen. Wie nehmen Sie die Situation in Ihrem Land wahr? Worauf hoffen Sie? Wie hat sich die Stimmung im Land verändert seit dem 7. Oktober? Also heute würde ich jetzt sagen, ich glaube, für die meisten Jordanierinnen und Jordanier ist seit dem 8. Oktober das Leben so in Jordanien nicht normal. Also Weihnachten, wir haben eine sehr große christliche Bevölkerung. Weihnachten ist dieses Jahr total ausgefallen. Also es gab zwar einen Gottesdienst, aber sonst nichts. Also normalerweise wird total gefeiert und überall natürlich geschmückt und so weiter. Das gleiche mit Ostern. Ich glaube, die Bevölkerung steht so unter, ich weiß es nicht, man weiß irgendwie nicht, wie man damit umgehen kann. Also es ist einfach so, dass es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Man guckt zu, man kann es nicht verarbeiten, weil es nicht aufhört. Jedes Mal, wenn man denkt, es kann gar nicht mehr schrecklicher werden, wird es noch schrecklicher. Und man fühlt sich machtlos, glaube ich. Sarah Ababneh leitet seit 10 Jahren das Center for Strategic Studies an der Universität Amman. Aktuell lehrt und forscht sie an der University of Sheffield als Dozentin für Politikwissenschaften und internationale Beziehungen. Sie hat auch an der Universität in Tübingen gelehrt. Die Menschen in ihrer Heimat, die Älteren wie die Jungen, scheinen nach ihrer Wahrnehmung vom Schock ob der Brutalität des Krieges völlig in Bann geschlagen. Ich glaube, es ist wirklich eine Art, wo alle versuchen, irgendwas zu tun, irgendwie, ohne dass sie aber wirklich wissen, was sie tun können. Der Krieg wird hier als ein Genozidalvorhaben einer Kolonialmacht angesehen. Und man fühlt ganz stark mit dem unfassbaren menschlichen Leid in Gaza. Man identifiziert sich ganz stark damit, als würde man es selbst erfahren. Und das trifft um eine Verwandtschaftsbeziehung herum auch oft zu. Es sind oft auch Familienangehörigen, die das erleiden. Ein hoher Anteil der Bevölkerung hier in Jordanien hat ja palästinensische Wurzeln. Christian Diemer leitet das Goethe-Institut in Amman. Er unterrichtet jordanische junge Leute, die Deutsch lernen und als Fachkräfte in Deutschland arbeiten wollen. Deutschland hat mit Jordanien ein Abkommen zur Vermittlung von Fachkräften abgeschlossen. Christian Diemer erlebt täglich vor Ort, wie stark sich die Menschen vor allem emotional in das Kriegsgeschehen hineingezogen fühlen. Und wie das eigentlich positive Bild westlicher Länder, auch das Deutschlands, dadurch in eine Schieflage gerät. Ja, die Schieflage kommt daher, dass die Sichtweise in Jordanien und hier in der Region eine diametral andere ist als in Deutschland. Die Sichtweise auf den 7. Oktober und die Sichtweise auf den Krieg. Viele Menschen im Westen, auch in Deutschland, schauen auf das Land nur aus der eigenen Perspektive. Sie nehmen den Alltag in dem Land heute als gefährlich wahr, obwohl in Jordanien kein Krieg herrscht. Also reisen sie nicht mehr dorthin. Touristen besichtigen vor allem die historischen Stätten und haben kaum Kontakt zur Bevölkerung vor Ort. Sie begegnen dort den Menschen vielleicht beim Bestellen von Frühstück oder Abendessen, aber nicht bei Gesprächen über Gegenwart und Politik. Das klafft auf eine interessante Weise auseinander, dass es eben nicht ein Land ist, über das keiner was weiß und wo aber auch keiner hin will, sondern es ist ein Land, wo viele hinfahren und trotzdem wenig darüber wissen. Wer nach Jordanien fährt, der schaut sich nicht Amman an, das ist nicht die Hauptsehenswürdigkeit, sondern das sind eben Landschaften, das sind Ruinenstädte, die kann man sich anschauen und weniger interagieren mit gegenwärtiger jordanischer Kultur. Die Touristen, die Europäer, die Amerikaner, die Ostasiaten, die in zwei Saisons im Jahr kommen, die sind immer in den alten Städten außerhalb Amman, außerhalb der Stadt. Ja, in Jordanien, viele leben in Amman und um die Stadt Amman und im Norden Jordaniens. Aber die touristischen Orte, wo die Touristen immer sind, Petra, Jarash, Umkais, sind außerhalb der Stadt. Das sehen die Einheimischen nicht. Ich meine, die Einheimischen Amman, die sehen die Touristen wenig. Durch die Wohngebiete werden das nicht sehen. Wie dort gedacht wird und warum, erfahren die Touristen nicht. Da ist also eine unglaubliche Identifikation, ein unglaubliches Mitleiden und eine unglaubliche Empörung und Wut auch gegenüber dem Vorgehen Israels und, so nimmt man es wahr, einer völligen Gleichgültigkeit oder im Gegenteil sogar einer Befürwortung seitens der Staaten, und dazu zählt man eben auch Deutschland, die sich solidarisch mit Israel erklären. Vielleicht nicht immer kritiklos, aber doch, so ist die Wahrnehmung hier, im Ergebnis steht Deutschland an der Seite Israels und nicht an der Seite der Palästinenser. Ich glaube, einerseits ahnt man in Deutschland, dass es einfach sehr starke Meinungsverschiedenheiten auch gibt, aber bestimmte Dinge hält man eben doch für einen Grundkonsens und ist dann vielleicht tatsächlich überrascht, dass das einfach nicht so ist. Ich war jetzt März, April in diesem Jahr in Jordanien, ja. Ich habe schon gearbeitet, aber war die Arbeit nicht so gut. Die Leute dort, okay, denken an den Krieg auf jeden Fall. Der Krieg dort in Gazastreifen, das hat die Arbeit in dem Tourismus in Jordanien ganz stark betroffen, ja. Die Leute, die im Tourismus arbeiten oder vom Tourismus leben, ja, wie Reiseleiter, wie Hotels. Der Krieg im Nachbarland hat wirtschaftliche Auswirkungen für die Menschen in Jordanien. Der Reiseleiter Auni Hanbali lebt während der Hälfte des Jahres in Frankfurt am Main in Deutschland. Seine Familie, seine Mutter, seine beiden Schwestern, deren Ehepartner und ihre Kinder leben in Amman. Ich gehe nach Jordanien, Hauptsache wegen meiner Familie. Wenn dort keine Arbeit gibt, ich werde auch trotzdem hingehen. Ich muss meine Familie sehen. Ja, ich war das letzte Mal in Jordanien. Ich habe ganz wenig gearbeitet wegen der Situation im Gazastreifen. Ich war dort nur wegen meiner Familie. Ich habe ein bisschen gearbeitet, aber die meiste Zeit war ich zu Hause. Zu Hause in Amman. Auni fürchtet um seinen Broterwerb als Reiseleiter in seiner Heimat, wenn der Krieg bei den Nachbarn noch lange andauert. Ich kann nicht sagen, es ist gut. Jordanien ist sowieso ein armes Land. Jordanien hat kein Erdöl, keine richtigen Rohstoffe. Jordanien ist ein armes Land, war immer arm. Das ist nicht was Neues, ja. Jetzt der Krieg hat uns betroffen wegen Tourismus zum Beispiel. Aber die Lage war nie gut in Jordanien. Ich meine die Wirtschaft jetzt. Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle. Fast 6 Milliarden Euro kommen dadurch jährlich ins Land. Jedenfalls war das noch 2020 so, bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie. Durch den Krieg im Nachbarland haben sich die Besucherzahlen noch weiter reduziert und die Einnahmen heute auf 3 Milliarden Euro halbiert. Jordanien ist es gewohnt. Einmal war Irakkrieg, einmal auch zwischen Libanon und Israel war auch manchmal Krieg. Wir haben immer oft Probleme dort, drumherum, um das Land. Unser Problem ist nicht Jordanien, sondern das Gebiet um Jordanien. Das betrifft immer uns, ja. Syrienkrieg, Irakkrieg, ja. Immer etwas los. Der jordanische Markt ist anfällig für die Krisen der Nachbarn. Handelsbeziehungen nach Israel, Syrien, in den Irak, in den Jemen werden durch die Kriege und Konflikte dort beeinträchtigt. 2023 betrug das Bruttoinlandsprodukt 51 Milliarden US-Dollar. Das Land besitzt nur sehr wenige Rohstoffe, deshalb ist die jordanische Wirtschaft stark dienstleistungslastig. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt liegt bei 67,4%, hauptsächlich durch Tourismus, Banken und Finanzdienstleistungen und IT. Mit deutlichem Abstand folgt die produzierende Industrie mit 29,3%, vor allem Textilgewerbe und Chemie, dann das Baugewerbe und die Landwirtschaft mit einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 3,2%. Die Produktion von Textilien, chemischen Produkten wie Düngemitteln und Arzneimitteln liefert 90% der jordanischen Exporte. Hauptabsatzgebiete sind Saudi-Arabien, Irak, Indien, Syrien und die USA. Seit 2010 gibt es auch eine Partnerschaft mit der EU. Importe von Waren aus den westlichen Ländern sind vor allem Konsumgüter, Fastfood, Elektronik, Autos. Im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und Palästina entwickelt sich infolge der wachsenden antiwestlichen Stimmung aber ein neues, antiwestliches Konsumverhalten im Land. Das hat auch positive wirtschaftliche Folgen. Wenn man jetzt vom Wirtschaftlichen hinsieht, ist Jordanien und Amman, besonders als die Hauptstadt, eine sehr westliche Stadt, eine Stadt, die sich immer sehr an Amerika orientiert hat, wo die, die es sich leisten konnten, einen sehr amerikanisierten Lebensstil hatten und auch immer amerikanische Produkte gekauft haben, europäische Produkte gekauft haben. Das hat sich also in den letzten 10 Monaten vollkommen verändert. Die Leute boykottieren die meisten Produkte im Moment, also wer jetzt Procter & Gamble oder Unilever, alle unterstützen Israel ganz aktiv, wie auch Starbucks und McDonald's zum Beispiel, Nestle auch. Und das wird jetzt alles boykottiert. Was heißt, dass die meisten Leute überhaupt keine ausländischen Produkte mehr kaufen und jetzt anfangen, Produkte zu kaufen, die in Jordanien hergestellt werden. Die Übereinkünfte mit den Ländern des Westens während der letzten Jahrzehnte und die Orientierung an deren Lebensstil geraten plötzlich in diese Schieflage. Alte Wunden brechen wieder auf. Das sind halt Konflikte im ausgehenden Osmanischen Reich mit der Staatsgründung Jordaniens. Das sind halt Machtkonflikte, wo für den Nahen Osten es vor allem ein Oktroi der externen Mächte gegeben hat. Das Beispiel, dass Jordanien von Churchill an einem Sonntagnachmittag das Gebiet aufgezeichnet wurde. Das war ein Oktroi und mit dem musste der Emir Abdallah von Jordanien arbeiten und umgehen. Die Beziehungen der westlichen Mächte zu den Menschen im arabischen Raum waren geprägt von Demütigungen. Sie entwickelten sich nicht in einem Kräftegleichgewicht. Das hat Folgen bis heute. Wirtschaftliche Probleme. Viele von diesen wirtschaftlichen Problemen stammen aus der Mandatszeit, dass die Engländer nach Jordanien gekommen sind und Jordanien wurde so als Basis der englischen Nahostpolitik. Jordanien ist eigentlich ein ziemlich reiches Land, wenn es um Landwirtschaft geht, wie es war zur osmanischen Zeit und vorher zur oströmischen Zeit Breadbasket, Brotkorb, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch so sagt, des Osmanischen Reiches. Das ist alles von den Engländern kaputt gemacht worden und nicht unterstützt worden. Das heißt, die Jordanier haben gleich gesagt, wir haben eigentlich genug Geld, aber das Steuergeld, was wir haben, müssen wir selbst benutzen können. Das wurde aber zur Mandatszeit nicht erlaubt. 1928 erklärte ein Vertrag das damalige Transjordanien für unabhängig von Großbritannien. Außer in der Verwaltung der Finanzen, Verteidigung und der äußeren Sicherheit. Das heißt, die Engländer haben das Geld einfach genommen. Und finanzierten mit jordanischem Steuergeld unter anderem die Royal Air Force und andere Teile ihrer Armee und Kriegsführung. Geld, das die Briten hingegen für die innere und äußere Sicherheit Jordaniens investierten, wurde dem jordanischen Staat als Schuld berechnet. Das Land stand bei den Briten in der Kreide, lange bevor es ein Nationalstaat war. Wirklich unabhängig konnte es so natürlich nicht mehr werden. Das Regime konnte so nicht überleben. Und was dann hieß, dass das Regime immer irgendjemanden brauchte, der das Regime unterstützte finanziell. Was die jordanischen Monarchen wirklich als Erfolgsgeschichte verbuchen können, ist, dass sie es geschafft haben, als Menschen aus dem Westen des heutigen Saudi-Arabiens dahin zu kommen, mit der Einbindung von diesen Stämmen, diese arabische Armee, die Beduinen, in diesen neuen Staat und eine gewisse Identität damit zu schaffen. Vorher haben die sich nicht primär als arabisch oder schon gar nicht als jordanisch wahrgenommen, sondern halt als Angehöriger der Majali-Familie, als Angehöriger dieser Kuwaitat-Familie aus Südjordanien und so weiter. Also es gab eine tribale Identität, eine stammesbezogene Identität oder großfamilienbezogene Identität, die viel wichtiger war. Der König hat es bis heute erreicht, eine emotionale Verbindung zwischen sich, den Menschen und dem Land herzustellen. Ein Zugehörigkeitsgefühl und Sicherheit zu erzeugen. Auch darauf beruhte bis zum Ausbruch des Krieges im letzten Jahr der Optimismus der Menschen. Diese Zugehörigkeit bricht nun mehr und mehr wieder auseinander, weil die Menschen in Jordanien miterleben, wie Angehörige ihrer Familien im Gazastreifen ihr Leben und in der von den Israelis besetzten Westbank ihr Hab und Gut und ihr Zuhause verlieren. Das führt nicht nur zu Kritik an den westlichen Ländern, die Israel unterstützen, sondern auch zu Kritik an der Politik der eigenen Regierung, die als zu Israel-freundlich wahrgenommen wird. Immerhin hat Jordanien geholfen, die Luftangriffe aus dem Iran auf Israel vor einigen Wochen abzuwehren. Die linken Parteien waren eigentlich immer Parteien, die gesagt haben, wir müssen in erster Linie Palästina befreien. Das ist das Hauptproblem. Und wenn das Problem gelöst wird, dann können wir andere Probleme damit anfangen. Wenn man jetzt überlegt, was ist Aktivismus in Jordanien, was wollen Leute politisch tun, ist ein großer Teil von dem, was Jordanierinnen und Jordanier politisch was bedeutet hat, dass man eben wieder ein arabisches Land wird. Das ist die Idee, dass man arm ist, Probleme hat, weil man zerteilt worden ist. Also wenn das nicht wäre, dann wären viele der Probleme, die wir jetzt haben, wären nicht da. Also weder, dass man nicht genug Wasser hat, eigentlich alles. Der britische Journalist und Autor David Frumkin bezeichnet den Frieden nach dem Fall des Osmanischen Reiches 1916, der nicht, wie versprochen, in ein arabisches Königreich unter einem haschemitischen König, sondern in die Aufteilung in einen jüdischen Staat, die palästinensischen Gebiete und Jordanien geführt hat, als »The peace to end all peace«, den Frieden, der jeden Frieden zerstört. Und vor allem bis heute Flüchtlinge aus Palästina vertreibt, die nach Syrien, in den Libanon und nach Jordanien kommen. Es gibt wöchentliche Demonstrationen, die jetzt auch ziemlich brutal vom Regime unterdrückt werden. Sehr viele Leute sind festgenommen worden. Es ist interessant, weil das vorher nicht so war. Also vorher konnte man eigentlich über Palästina sagen, was man wollte. Das hat das Regime nicht gestört. Aber jetzt hat sich das schon ein bisschen verändert. Ich bezeichne Jordanien als autoritäre Monarchie, aber ich bezeichne es nicht als eine brutale Diktatur, wie ich das beispielsweise für Syrien tun würde. Trotzdem bemüht sich das Regime, die freie Meinungsäußerung der Bevölkerung auf der Straße zu unterbinden. Vielleicht befürchten die jordanischen Machthaber, dass von der aktuellen Free-Palestine-Stimmung wieder etwas überschwappt auf die Jugend. Die 1970 als eine Aktion der 1964 frisch gegründeten PLO im Westen Jordaniens in eine mehrmonatige militärische Auseinandersetzung, dem sogenannten Schwarzen September, zwischen PLO und jordanischer Armee beinahe in einen Bürgerkrieg geführt hätte. 1971 setzte sich die royalistische Armee brutal durch. Die PLO-Mitglieder wurden inhaftiert oder des Landes verwiesen. Als eine Konsequenz wurde das Kriegsrecht verhängt und damit alle politischen Parteien im Land verboten. Erst 1989 wurde es wieder aufgehoben. Bei den älteren konservativen, königstreuen Bürgern Jordaniens herrscht noch eine Art traumatisches Misstrauen. Es gibt Vorurteile gegen die Palästinenser, weil man unsicher ist, ob der Loyalität zur Monarchie. Und es wird dann immer wieder verwiesen auf den sogenannten Schwarzen September von 1970-71, den jordanisch-palästinensischen Bürgerkrieg, wo palästinensische Kampfverbände, die mit Arafat und der Fatah, der PLO, verbunden waren, in Jordanien gekämpft haben. Obwohl das schon 53, 54 Jahre her ist, ist es im kollektiven Bewusstsein bei vielen, vor allem Transjordaniern, also diesen alteingesessenen Jordanierinnen und Jordaniern, immer noch da. Das ist so eine Referenz. Aber die Sache war eben, dass die PLO, es waren nicht Palästinenser, die gegen das Regime waren, es waren Jordanier und Palästinenser. Und das Regime war auch von Palästinensern und Jordaniern. Das waren jetzt nicht Palästinenser gegen Jordanier. Was aber das Regime gemacht hat, nach dem Putschversuch, nach dem schwarzen September, ist, dass sie gesagt haben, so, das waren die Palästinenser und Jordanier sind eigentlich die Ureinwohner und das sind eigentlich die richtigen Jordanier. Und dann fing diese Differenzierung zwischen Jordanier und Palästinensern an. Und die Sache mit dieser Politik ist, dass sie klappt, auch wenn es nicht stimmt, auch wenn die Leute wissen, dass es nicht stimmt, klappt es ja nach einer Weile. Man muss den Leuten immer nur sagen, ihr seid anders, es wirkt. Kritische Stimmen sehen darin, dass der König sich aus ihrer Sicht weder für die gemeinsame arabische Sache noch für eine Rückeroberung der palästinensischen Gebiete einsetzt. Eine Art Fortsetzung der Politik der Kolonialmächte mit anderen Mitteln. Diese jordanische Politik erzeugt zwei widersprüchliche Stimmungen im Land. Da sind die Jungen und die Linken, die in Solidarität mit den betroffenen Menschen Palästina befreien wollen. Vor allem aber betrachten sie die Gebiete als angestammtes jordanisches Land. Und da sind die Konservativen, die den Palästinensern misstrauen und eher noch dem Westen zuneigen. Divide and rule haben die Briten als Maxime in ihrem Kolonialreich von Julius Caesar übernommen. Teile und herrsche. Eine eigentlich schon in die Jahre gekommene, gänzlich autokratische Empfehlung. Das haben die Engländer angefangen. Es hat nicht so besonders gut geklappt am Anfang. Das Regime hat aber weitergemacht, besonders nach 1970. Weiß und schwarz, Wollust und Rache, Sand und Wasser, Überlegenheit und Minderwertigkeit, Stärke und Schwäche, Hitze und Kälte, Mohammed und Christus. Eine endlose Kette von Dualismen, die sich nur am Rand des Abgrunds begegnen. Immerwährende Beziehung in Kollision und Konfrontation. Deiner Meinung nach liegt die tiefere Ursache im Wesen der Ausbeutung, nicht in der menschlichen Natur an sich. Osten ist nicht immer nur Osten und Westen nicht immer Westen. Es sind keine Parallelen, die sich niemals treffen. Die Welt ist komplizierter als Eisenbahnschienen. Beschreibt der jordanische Autor Amjad Nasser das Wesen dieser Politik und ihre Folgen in seinem Heimatland Jordanien, das er in seinem autobiografischen Roman »Wohin kein Regen fällt« Hamia nennt. Er redet sich selbst darin als »Du« an. Einen, der versucht hat, in die Politik dieses Landes einzugreifen. Einen, der ehemal gewesen ist, vor der Flucht. Das Regime lässt auch heute kein Mitgestalten und keine Kritik zu, also auch keine Demokratie. Keine Vielheit. Stabilität, auch als Garantie für den Westen, ist dem Regime wichtiger. Es gibt einen Grundkonflikt, einen Zielkonflikt zwischen Demokratisierung, also dem Prozess von einem autoritären Kontext zu einem demokratischen, einerseits, und andererseits dem Ziel der Stabilität. Demokratisierung heißt zeitweise Instabilität. Wenn man nicht vorher weiß, wer die Wahlen gewinnt, führt das in eine instabile Lage. Aber das ist inhärent demokratisch. Leute gehen zur Wahl und wissen das nicht. Und dann kann nachher jemand rauskommen, der die Wahl gewinnt, den man vielleicht von außen nicht als seinen liebsten Partner hätte, muss aber damit umgehen. Vielleicht bei der nächsten Wahl gewinnt jemand anderes, der einem näher steht. So, das ist das Grunddilemma. Der König und seine Berater entscheiden deshalb, wer zu einer Parlamentswahl antreten darf und wer nicht. Das Grunddilemma betrifft vor allem das Herrscherhaus und seine Politik und führt in die Versteinerung, die der Autor Amjad Nasser seinem Land attestiert hatte und die für die Jugend dort heute so schwer auszuhalten ist. Natürlich wollen sie nicht nur demonstrieren, sondern, wie in den 70er Jahren der Autor Amjad Nasser selbst, teilhaben am politischen Gestaltungsprozess. Aber die Realität stellt sich ihnen entgegen. Closing the political doors to youth. Der Jugend bleibt der Zugang zur Politik versperrt, lautet der Vorwurf einer weiteren wissenschaftlichen Studie, die für das Brookings Stoher Center zur Lebenssituation der Jugend in Jordanien ebenfalls in 2018 erstellt wurde. Für diese Studie wurden Jugendliche nach ihrer Teilhabe an der aktiven politischen Gestaltung befragt. Es werden wachsende Spannungen zwischen den jungen Leuten und der Regierung wegen der mangelnden politischen Beteiligungsmöglichkeiten festgestellt. Die Jugend fühlt sich von der Politik ausgeschlossen. Barriers to political participation are higher on young people than other citizens. Jordanian authorities offer little by way of invitation to draw its young population into participation in civic life. Youth are marginal in learning and playing a role in Jordan's deliberative and governing frameworks. They see us as enemies of the state, not as active citizens of our future society. One student leader said, Die Hürden der politischen Teilhabe sind für junge Leute höher als für andere Bürgerinnen und Bürger. Die jordanische Regierung lädt wenig dazu ein, sich zu engagieren. Und so bleiben die jungen Leute im politischen System außen vor. Man nehme sie als Feind des Staates und nicht als aktive Bürger der zukünftigen Gesellschaft wahr, klagt ein Sprecher der Studierenden. The minimum age to run for parliament is still 30 years and over $700 deposit is required to stand. Such factors act as effective obstacles to youth inclusion. Für eine Kandidatur ist das Mindestalter von 30 Jahren Voraussetzung und sie kostet $700. Das hindert die Jugendlichen grundlegend daran, sich überhaupt zu beteiligen. In praktisch allen Lebensbereichen ist die Familie die wichtigste Institution und Gruppe für die Jugendlichen in Jordanien. 92% der von uns befragten jungen Erwachsenen glauben, dass man eine Familie braucht, um glücklich zu sein. Nur die familiäre Beziehung erlaubt ein Gefühl von Sicherheit, das weder Partnerschaften noch Freundschaften und in noch geringerem Maß die wirtschaftliche oder politische Lage bieten können. Stellte Nadine Kreitmeier in ihrer Optimismusstudie von 2018 fest. Die jungen Leute sind in engen emotionalen Bindungen in ihren Familien aufgewachsen. Viele leben sogar noch mit den Eltern im selben Haus, wenn sie selbst verheiratet sind. Hinter dem in der zitierten Studie konstatierten Urvertrauen der Jugendlichen in ihre Familien öffnen sich die geschichtlichen Perspektiven auf die Großfamilienstrukturen, die die weit verstreut lebende Bevölkerung durch die Jahrhunderte vor allem wirtschaftlich abgesichert haben. Heute verstärken die familiären Beziehungen die Empathie und Solidarität mit den Menschen, die dem Krieg im Gazastreifen und der Besetzung der Westbank ausgesetzt sind und die nicht nur als Angehörige betrachtet werden, sondern oft auch tatsächlich sind. Darum wächst der Druck auf die Regierung und das Bedürfnis der Menschen nach der politischen Mitgestaltung des Landes. Jordan is not a democratic state. And foreign donors have expressed concerns that progress on fundamental rights to improve political freedom is too slow. The democracy deficit in Jordan is one compelling reason why its population joined the revolts of 2011. Schon 2011 hätten ausländische Investoren und Geberländer ihre Besorgnis darüber ausgedrückt, so die Studie für das Brookings Doha Center, dass Jordanien keine Demokratie sei und die Entwicklung der Grundrechte zur politischen Teilhabe zu langsam Wirkung entfalteten. Der Rückstand in der Demokratie sei ein zwingender Grund gewesen, warum sich vor allem die junge Bevölkerung an den Revolten des arabischen Frühlings beteiligt hätten. Gleichzeitig ist gerade die Stabilität der jordanischen Politik für die Geberländer wichtig. Die festgefahrene Situation trieb die jungen Leute auch schon vor dem aktuellen Krieg im Nachbarland auf die Straßen. Jordanien hatte sehr, sehr viele Demonstrationen zu der Zeit. Wir hatten wöchentlich 2 Jahre lang Demonstrationen überall in ganz Jordanien. Der arabische Frühling, dieser Demokratiesturm von unten, der 2011 in Tunesien mit der Selbstverbrennung eines jungen Gemüsehändlers seinen Anfang nahm, durch die Länder der südlichen und östlichen Mittelmeerküste bis nach Syrien und den Irak fegte und dabei viele Regierungen entwurzelte, aber eben in Syrien auch in einen blutigen Krieg zwischen Regime und Opposition geführt hat, der immer noch andauert, fand auch in Jordanien statt. Am Anfang hatte die Regierung Angst. Das Regime hatte Angst, weil gerade am Anfang, als dann Tunesien, Ägypten, da hatte die Regierung Angst. Das wurde aber schnell anders, als die Revolution in Syrien immer brutaler unterdrückt worden ist. Viele der Leute in Jordanien selber, also die demonstriert haben, haben selbst gesagt, so wie in Syrien wollen wir es nicht. Wir wollen nicht so eskalieren, dass es so schlimm wird. Also die Demonstranten selber. Und das hat das Regime ausgenutzt. Es ging um politische Teilhabe, aber gerade auch um Teilhabe an wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Woher kommt das Geld? Wer zahlt wie viel an Steuern in das System ein? Welches Geld wird wofür ausgegeben? Warum werden keine Gesetze verabschiedet, die die wirtschaftliche Entwicklung fördern? Das haben die Leute auch gesagt. Es reicht uns nicht zu sagen, wir brauchen ein besseres Parlament. Wir müssen ein Regime haben, was selbst bestimmen kann, was wirtschaftlich passieren kann. Und das haben wir nicht. Anfangs hatte König so eine Art Komitee. Es gibt immer sehr, sehr viele Komitees in Jordanien, die dann irgendwas schreiben sollten, wo sie darauf eingehen sollten. Aber es wurde ganz hartnäckig nur gesagt, wir können vielleicht ein anderes Wahlgesetz überlegen. Aber auf die wirtschaftlichen Forderungen wurde nie eingegangen, nie. Für die jungen Leute und ihre Zukunft ist es aber von größter Relevanz, ob sie nach ihrer Ausbildung auch einen Job finden, der sie ernährt, sodass sie es sich leisten können, zu heiraten, Kinder zu haben und endlich in einer eigenen Wohnung zu leben. Jordanien hat ein sehr, sehr gutes Unisystem, gerade in Naturwissenschaften, also Medizin, Ingenieurwissenschaften. Aber das Problem ist, ja, es gibt in Jordanien einfach nicht genug, es sind nicht genug Stellen da. Jordanien hat wirklich ein gutes Bildungssystem. Und das kleine Land heute hat mehr als 30 Universitäten auch. Die Jordanier, die wollen immer studieren, das ist wichtig. Viele sagen auch, es interessiert mich nicht, ob ich später Arbeit finden werde oder nicht, aber Hauptsache habe ich ein Zeugnis. Ja, manche sagen, ich lasse das Zeugnis an der Wand hängen, das ist eine Sicherheit für mich, für die Zukunft. Ganz viele Familien in Jordanien sind immer stolz zu sagen, unsere Kinder studieren entweder Medizin oder Technisch. Ja, deswegen Jordanien heute hat Ingenieure, Ärzte ohne Ende. Ich meine, wir haben Ärzte in Jordanien, die finden keine Arbeit. Wir haben viele Ingenieure ohne Arbeit. Wir haben Ingenieure, Ärzte, Arbeit als Taxifahrer. The Jordanian economy has failed to expand to allow for the number of young Jordanians entering the workforce on an annual basis. Youth unemployment is one of the most pressing issues facing Jordan. It was a significant factor in mobilizing youth in different forms of protest. In 2017, the World Bank estimated that youth unemployment stood at 36%. Die jordanische Wirtschaft hat es versäumt, entsprechend zu expandieren, damit in jedem Jahr die jungen Jordanierinnen und Jordanier nach Abschluss ihrer Ausbildung in ihrem Beruf auch erwerbstätig werden können. So das Ergebnis der Studie, die 2018 für das Brookings Doha Center erstellt wurde. Das ist ein relevanter Grund hinter den unterschiedlichsten Formen des Protests. 2017 errechnete die Weltbank eine Arbeitslosenquote für die Jugend in Jordanien von 36%, so das Fazit der Studie. Besonders junge Frauen sind bis heute stark davon betroffen. 2020 hat die Weltbank weltweit den sogenannten Gender Pay Gap erhoben. In Jordanien liegt der geschlechterspezifische Unterschied der Gehälter zwischen Frauen und Männern bei gleicher Ausbildung und Erfahrung in vergleichbaren Jobs bei 17%. Das gilt vor allem für Akademikerinnen. Die Arbeitslosenquote der Frauen beträgt 32,8% gegenüber der der Männer von 22,6%. Zur erwerbstätigen Bevölkerung gehören nur 14% der jordanischen Frauen gegenüber 54% der Männer. Noch immer gehen die Arbeitgeber davon aus, dass die Männer die Familien ernähren, während die Frauen nur dazu verdienen. Lässt sich auf der UNO-Länderseite Jordaniens nachlesen. Ungleiche Bezahlung und Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder Herkunft sind hartnäckige gesellschaftliche Probleme. Armut ist oft die Folge. Im Jahr 2019 veröffentlichte die jordanische Regierung eine nationale Armutsquote von fast 16%. Wir haben mehrere Umfragen gemacht, wo wir Frauen und Männer gefragt haben, was ist das größte Problem, was sie persönlich betrifft. Wo Frauen und Männer immer gleich geantwortet haben. Also wirtschaftliche Probleme, also Armut und nicht genug Geld haben, um ein würdevolles Leben zu leben. Es ging alles immer um, dass das Leben eben schwer ist, weil man eben wirtschaftlich nicht überleben kann. Obwohl immer mehr Flüchtlinge ins Land kommen und es überfordern, werden die wirtschaftlichen Probleme nicht den Geflüchteten angelastet. Es gibt keine Partei, die sich als eine Anti-Flüchtlingsbewegung verstehen würde. Man mag ihnen misstrauen, aber man macht sie nicht zum Sündenbock. Die Solidarität mit ihnen trägt. Anstoß erregt eher die Wirtschaftspolitik des Königs und seiner Berater oder die Haltung der internationalen Unternehmen. Deshalb gehen die Menschen auf die Straße. Die jordanische Regierung hat bis heute keine praktizierbaren, konkreten politischen Lösungen gegen die Jugendarbeitslosigkeit und die Armut entwickelt. 2011, als eine Antwort auf die Proteste des arabischen Frühlings gegen die ökonomischen Probleme im eigenen Land, richtete die jordanische Regierung auch zur Sozialpolitik und dem Gender Gap ein Komitee ein. Trotz der politischen Untätigkeit des Regimes blieb es erstaunlich ruhig im Land. Das Vertrauen in den König schien noch in 2011, entgegen der Proteste der aufgebrachten Jugend, ungebrochen. Weil Jordanien ist wie eine große Familie zusammen. Ja, das ganze Land ist eine Familie. Ja. Und die Königsfamilie beherrscht das Land. Das ist das Reichtum des Landes. Also historisch war es so, dass es immer von der haschimitischen Monarchie, von den Königen, eine ganz klare Westbindung gegeben hat. Durch die Gründung von den Briten, dann durch viele dieser Hilfszahlungen in Richtung Europa. Das ist bis heute auch noch so. Deutschland ist ja auch ein sehr wichtiger Donor. Aber geostrategisch dann mit dem aufziehenden Kalten Krieg in den 1950er Jahren die USA. Vielleicht hing die Ruhe auch mit den Hilfsleistungen aus den westlichen Geberländern, wie der EU oder speziell den USA, zusammen. Die Einnahmen, die da in Jordanien versprochen wurden im Mai 2011 auf der Hochphase des arabischen Frühlings, das sind mehrere Milliarden US-Dollar gewesen. Und bei einem relativ kleinen Land, einer relativ kleinen Wirtschaft wie der von Jordanien, sind es signifikante Beträge. Für den Westen ist die Stabilität dieses Landes wichtig. Deshalb wird das Land auch heute massiv unterstützt. Zum einen wegen seiner Flüchtlingspolitik. Zum anderen auch wegen seiner geostrategischen Lage. Es liegt in einer gefährdeten Region, ist aber selbst nicht von den Krisen betroffen. Die USA haben ganz klar Großbritannien abgelöst und es gibt ganz enge Verbindungen, die beziehen sich auf Militärhilfe. Das jordanische Militär ist quasi komplett US ausgerüstet. Die beziehen sich auf Entwicklungshilfe. Die beziehen sich sogar auf Geheimdienstkooperation. Sodass es zumindest in Jordanien ein offenes Geheimnis ist, dass das Budget des jordanischen Geheimdienstes, das wird nirgends ausgewiesen, in keinem Haushalt. Es wird gemutmaßt, dass das direkt von den USA finanziert wird. Also der amerikanische Geheimdienst CIA und der jordanische Geheimdienst der Mukhabarat arbeiten eng zusammen. Aber es kommt noch ein dritter Geheimdienst dazu, nämlich der Mossad, der auch sehr eng hier zusammenarbeitet. Die engen Beziehungen der Geheimdienste werden mit der Terrorismusbekämpfung vor allem gegen den Islamischen Staat begründet. Neben einem Ausbildungszentrum des CIA sind knapp 3000 US-Soldaten in Jordanien stationiert. Hat das haschimitische Königshaus überhaupt eine andere Wahl, als ein verlässlicher, pro-westlicher Partner in der Mitte des Nahen Ostens zu sein? Sie sind sehr stark an der Stabilität im Land beteiligt, eben direkt über diese Kanäle, sind aber nicht die einzigen wichtigen Staaten oder Regierungen. Die Golfstaaten, die ja auch alle Monarchien sind, im Golfkooperationsrat, die sechs, haben auch ein Interesse, dass Jordanien stabil bleibt. Nicht zuletzt, weil sie wollen, dass Monarchien überleben. Wenn eine Monarchie fällt, und das war ja die Frage mit dem Domino-Effekt im arabischen Frühling, mit Bahrain und auch als in Jordanien Proteste losgingen, die waren nicht so groß wie in Ägypten oder wie in Syrien oder wie in Tunesien oder so. Aber es gab in Jordanien signifikante Proteste. Da gab es große Sorge bei anderen Golfstaaten, gerade bei Saudi-Arabien, dass Jordanien stabil bleibt. Und es wurde sehr schnell Milliarden US-Dollar für Jordanien zur Verfügung gestellt zur Stabilisierung der Monarchie. Für die Bevölkerung reicht das aber nicht aus. Die Menschen brauchen mehr als Stabilität. Sie wollen Mitgestaltung. Sie wollen ein Ende des Blutvergießens in Palästina und die Wiedervereinigung mit ihren Familien im Westjordanland. Dafür setzen sie sich immer wieder ein. Leute wissen, was ihre Rechte sind und protestieren sehr oft. Also in Jordanien ist es so, dass wenn, und das gibt mir schon sehr viel Hoffnung, also dass die Leute immer wieder sagen Nein und konstant versuchen, was anders zu machen. Also während des arabischen Frühlings, diese 2 Jahre, was die Leute wirklich da getan haben, wie die Leute miteinander gearbeitet haben, um was anderes zu tun. Also da gibt es schon sehr viel. Der Reichtum eines Landes entscheidet sich nicht nur am Bruttosozialprodukt oder an seinen Bodenschätzen und Rohstoffen, die es zum Markte tragen kann. Der größte Reichtum sind seine Menschen. Solange sie nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich engagieren, also optimistisch bleiben, kann man ein Land als reich bezeichnen. Die Bevölkerungsstruktur in Jordanien zeigt, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 30 Jahre alt. Das Hauptressource im Lande ist die Bevölkerung. Der damalige König Hussein, der Vater von heutigen König, sagte immer, das Teuerste, was wir haben, beziehungsweise das Wichtigste, was wir haben, sind unsere Leute. Und das war buchstäblich so. Und das impliziert moralische Wertschätzung und Würde. Die Leute sind sehr optimistisch und sie kämpfen für ihr Recht. Also sie sind nicht Leute, die einfach sagen, okay. Also die Leute sagen, nee, wir kämpfen für unser Recht, das ist unser Recht und wir wissen es und wir lassen uns das nicht wegnehmen. Optimismus statt Öl. Eine lange Nacht über Jordanien von Nora Bauer. Die Gesprächspartnerinnen und Partner waren Sarah Ababne, André Bank, Christian Diemer, Ala Al-Hamarne und Auni Hanbali. Es sprachen Daniel Berger, Abed Othman, Anjorka Strechel, Nina Vorbrot und Bruno Winzen. Ton und Technik Eva Pöpplein, Christoph Schumacher und Thomas Wittig. Regie Nora Bauer. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Muhammad Ali, den größten Schwergewichtsboxer aller Zeiten. So hat er zumindest selbst von sich behauptet, in der typischen Angeberei, die bei Boxern zum Klappern, das wohl zu ihrem Handwerk gehört, vor Endkämpfen üblich ist. 50 Jahre ist es genau her, dass Muhammad Ali sich mit George Foreman in Zaire den Rumble in the Jungle, den Kampf im Dschungel, lieferte. Vielleicht ist er tatsächlich der größte Boxer aller Zeiten. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.